Bahn, also, Das ist übrigens bei Dave Ringer produziert. Und wir wissen ja, Dave Ringer, der hat schon viel produziert. Jede Menge Scheiße produziert. Ja, jetzt kommt dich dran. Sag mal, du wolltest doch, ich hab dich ja nicht hören können. Du hast angekündigt, dass du dich irgendwie über scheiß Musik aufregen wolltest. Ja, hab ich ja auch. Worüber hast du dich aufgeregt? Na, einmal über so einen super peinlichen, blöden Punk-Sampler, der irgendwie der Beweis dafür, dass, also Punk ist schon lange tot, aber das nur echt. Weißt du, kennst du das, wenn junge Punk-Bands gute Songs covern und dann um so zynisch und höhnisch wie möglich zu sein, spielen sie die Songs total schlecht und total schnell und sind dabei voll peinlich? Ja. Das ist ärgerlich, finde ich. Ja. Ja, ja. Also die können, erstens können sie dann einen großartigen Song nicht honorieren. Das ist so nach dem Motto, na, unsere Songs sind ja viel besser. Jetzt zeigen wir euch mal hier, wie wir Pop-Songs verarschen können. Und das ist natürlich peinlich, wenn man den Song dann nicht mal halbwegs spielen kann. Ja, wenn man dann nicht auf die Reihe kriegt. Also wobei es nicht ums Technische geht. Ich finde es ja gut, wenn Bands nicht richtig spielen können. Dann sollen sie halt irgendwie wenigstens ihren Kram machen. Das finde ich auch immer gut, wenn Bands nicht richtig spielen können. Das ist auch geil. Ja, wird das denn die beste Band, die nicht richtig spielen kann? Nicht richtig spielen ist ja so eine Frage. Also, oder die am besten den Eindruck erzeugt, nicht richtig spielen zu können. Zur Zeit von definitiv Tokotronic. Also. Wobei die ja inzwischen, die sind ja stolz drauf, dass sie jetzt Gitarren-Soli spielen können. Ja, da haben sie aber voll an eben in ihrem neuen, in ihrem Zettelchen zur neuen CD, wa? Ja. Schreiben, die ganze Platte ist voller Gitarren-Soli. Das fand ich aber auch sehr sympathisch. Ja, die sind halt dann stolz drauf, wenn sie was gelernt haben. Ist doch auch okay. Ja, Mann, was wollte ich denn fragen? Ach so, Thema ist ja nachher bei mir Auskennerei. Du bist ja so Musikauskenner und so, das weiß man ja, und Computerauskenner. Mhm. Gibt's aber noch so eine geheime Sache, wo du dich richtig gut auskennst? Oder wo du dich mal ausgekannt hast? Nee, da gibt's schon noch geheime Sachen, wo ich mich richtig gut auskenne. Aber das sind so Sachen, die, wäre schön, die sollen eigentlich geheim bleiben. Ja. Insofern ist es ja so ungünstig, darüber hier öffentlich zu reden. Nee, aber es ist nett von dir, dass du das Thema vermeidest, danke. Ja, nee. Hey Johnny, du bist echt so klasse. Es macht immer so Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Man kommt irgendwie eine Menge auch rüber. Ach, ich hab was vergessen. Ey, Johnny, du musst mal kurz reden. Worüber, ich meine, gibt ja so ein paar Sachen, worüber du dich richtig auskennst? Nee, ich bin wirklich so organisiert, dass ich mich mit nichts richtig auskenne. Ich habe ja auch nicht. Selbst mit Sachen, die ich über Jahrzehnte verfolgt habe. Ich bin überhaupt kein Musikauskenner. Ich habe ein absolutes Kurzzeitgedächtnis. Es gibt halt so ein paar Bands, die ich mag. Aber das ist dann reines Interesse. Aber das ist schön, wenn sowas so organisiert ist, ne? Ich meine, ich habe ja auch viel Bewunderung für so Enzyklopädisten, ja? Echt, ja? Ja, doch, die dann irgendwie sofort, da sagst du S und dann zählen die dir alle Bands mit S auf und dann sagst du Stopp und dann sind sie bei ST angelangt und können dann gleich Street Preachers sagen. Ja? Kennst du dieses Spiel? Das sollten wir mal spielen. Also ich sage einen Bandnamen und du musst den nächsten Bandnamen, der muss mit dem Buchstaben anfangen, mit dem der Bandname, den ich gesagt habe, aufgehört hat. Ach du Scheiße, ich bin doch kein Bandnamen-Kenner. Also Manic Street Preachers. Seeds. Sex Pistols. Slate. Eurythmics. Sweet. Talking Heads. Soul Coffin. Mit N oder G hinten? Mit G. Oder bloß mit so einem Strichlein. Und jetzt musst du eine Band fangen, mit so einem Apostroph. Und jetzt musst du eine Band finden, die mit Apostroph anfängt. Du kannst mich machen. Soul Coffin, N? Nee, die werden mit G Apostroph. Geschrieben. Die werden mit G Apostroph. Mit Apostroph ist auch kein Buchstabe. Überführt, gewonnen, hurra. Green Aber Day. Es gibt ja eine Platte, die heißt Apostroph. Und da stoße ich, oder? Ach, jetzt machen wir einen Schlauen hier. Also spielen wir jetzt oder spielen wir nicht? Zappa, Baby, mit dem du ja auch nichts anfangen kannst, oder? Nee, bin ich einfach zu jung für. Weil du echt zu jung bist. Ach, man hat hier mal so mit so jungen Gemüse zu tun. Kleiner. Warten, großer. Ja? Johnny, du musst mal hierbleiben. Ich hab nämlich was vergessen. Du musst jetzt irgendwas sagen. Kannst du irgendwas sagen? Oder soll ich schon mal die Musik abfahren? Die sind toll. Du könntest mit irgendwie die Telefone aufmachen und ich spiele mit irgendeinem Hörer das Spiel, während du weg bist. Ja, hier sind ja aber schon. Lass mal kurz hören, ob jemand nett ist. Ich kann dir aber zwei, ich mach dir sogar zwei auf, oder? Das ist noch besser, hä? Okay, mach mir zwei auf. Hallo? Hallo, sag mal was. Ey, der macht doch voll einen unnetten Eindruck, oder? Ja, ziemlich. Raus mit dem Vogel. Bestimmt auch keine Band ein. War der widerlich. Hallo? Mann, gibt es kein Kropfzeug unter den Hörern, mein Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Conny aus Regensburg. Conny aus Regensburg. Ich wäre verrückt. Und dann so ein spitzes Hallo aber. Ja, hallo. Ja, hallo. Oh, ja, ich habe deine Telefonnummer von meinem Brieffreund. Das ist wieder diese feinsinnige Sendung hier, Sprechfunk. Ja, jetzt hast du meine Telefonnummer. Ja, dann habe ich mir gedacht, der hat geschrieben, ab 10 ist das. Und dann habe ich mir gedacht, ruf mal an. Ja. Okay. Wie heißt du, Conny? Conny Birkenstock aus Regensburg. Conny Birkenstock. Ich habe mich empfangen, aber es ist cool. Das macht ja nichts, aber das ist echt Kult. Du kannst uns aber hören. Man kann ja auf Kabel, kann man die doch auf mal, mit Kabel, hast du nicht? Kabel. Du hast kein Kabel. Satellit, hast du kein Satellit? Hast du einen Satellit? Ein Satellit kann man nicht hören. Hat doch heute jeder ein Satellit, hast du auch nicht. Nee, aber wenn du mal einen Satelliten hast, dann musst du ja die Transpondernummer wissen. Ja. Ja? Die wird dich da sicher brennend interessieren, die kannst du jetzt gleich schon notieren. Wenn Fritz auf Satellit, dann Astra 1B, Astra Transponder 29, Unterträgerfrequenz 8,10 MHz. Und sagt er eigentlich und der Trägerfrequenz oder Unterträgerfrequenz? Und der Trägerfrequenz. Ach so, ich dachte Unterträger. Aber das erste Astra klingt, Oberträger und Unterträger. Das klingt auch ein bisschen wie Astrein 1B, wa? Astrein 1B, was natürlich besser, nicht Transponder so gut ist wie 1A. Transponder 29. Transponder ist ein schönes Wort. Ja, das ewige Alter. Oh mein Gott. Conny, kennst du ein paar Bandnamen? Welche denn? Na egal. Welche Art? Ganz egal. Ganz egal. Conny, ich muss nämlich mal kurz aus dem Studio raus. Conny, wir müssen kurz ein Spiel mit dir spielen, weil Jürgen. Conny, das ist meine Sendung jetzt hier, bitte. Lass mich das mal erklären, ja? Conny, ich muss nämlich mal kurz aus dem Studio raus. Du musst jetzt mit dem Johnny spielen. Ja, okay. Ja, dann. Und spielt schön und haut euch nicht die Schädel ein. Ich bin gleich wieder da. Conny, du darfst mich jetzt. Hilfe! Nein, du darfst mich jetzt erstmal ausreden lassen und dann nicht im Stich lassen, weil ich komme nicht an die Regler ran. Du bist jetzt auf Sendung, egal was passiert. Jürgen rennt aus dem Studio. Also pass auf, wir spielen ein Spiel. Ich sage einen Bandnamen und der Buchstabe, mit dem die Band aufhört, mit dem muss deine Band anfangen. Oh Gott. Also ja, ich sag zum. Conny, hilf mir, ja? Ja, ich werde versuchen. Okay, ich fange an. Ja. Aber. Aber. Aerosmith. Nein, ich sag Aerosmith. Was heißt das? Okay, Aerosmith. Dann sage ich Helmet. Helmet. Mit T, oh Gott. Mhm. Sag mir mal eine Band mit T. Tote Hosen. Dann habe ich N. Sage ich Nirvana. Nirvana, aber. sage ich Afghan Wigs. Jetzt hast du nämlich S. Mit S, okay. Nicht nix? Santana. Oder sagt jemand vor? Ja, ist meine Mama, meine bayerische Mama. Die darf vorsagen. Ja, die darf das. Santana, schon wieder A. Hast du eine Mutter, die Santana kennt, die dir da helfen könnte beim Bandnamen raten, Johnny? Klar. Sag ich. Ich bin 48, ich darf den kennen. Klasse. Mutter. Vielleicht ist Johnny 48. Danke. Johnny darf die von rechts wegen nicht kennen, Santana. Also, ich sag Ärzte mit AE geschrieben. Hä? Ärzte. Oh Gott. Keine Ahnung, mit AE. Was ist der letzte Buchstabe? Nee, E ist der letzte Buchstabe. Ich schlag mich auf Seiten deiner Mutter, Emerson Lake and Palmer. Halt dich da mal aus, Emerson Lake and Palmer. Dann sage ich Roberto Blanco. Okay. Nein, das ist keine Gruppe. Okay, dann sage ich R.E.M. Nee, dann sage ich R.E.M. Dann sage ich, oh Gott. R.E.M. Sag einfach Mutter. Ja, genau, Mutter. Dann sage ich Rolling Stones. Das heißt ja schon wieder mit S, da kann ich ja wieder Santana sagen. Nee, du darfst denselben nicht nochmal sagen. Ach so, okay. Sag ich jetzt Sex Pistols. Hatten wir schon. Klasse. Hatten wir schon. Ach nee, das war jetzt noch nicht auf Sendung warst. Ja. Sex Pistols, dann sage ich. Ich ja nicht. Sag ich Sweet. Sweet. Hatten wir auch schon, da wart ihr wieder nicht auf Sendung. Ja, ist ja geil. Ja, ich höre euch ja nicht, das gilt ja dann nicht. Ja, genau. Nee, stimmt. Also mit T. Truckstop, genau. Oh, Truckstop, boah, da müsst ihr aus Protest aussteigen eigentlich. Was mit P? Ihr habt bestimmt eine Liste da und guckt. Nee, wir spielen aus dem Kopf. Hier, guck, ich heb meine Beine hoch. Ja, ey, und jetzt sind nicht die größten Köpfe, die jetzt hier sitzen. Wo seid ihr? Welcher Buchstabe? Ich hab grad eine Lücke. P. P. Kann nicht sein. Dann mache ich besser mit P. Pudis. Oh, fuck. Ja, ich auch was ein. Ja, Pudis. Ach so, Pudis. Oh Mann, ey. Schon wieder mit was mit S. Das ja, es kommt oft. S. Ja, jetzt S haben wir Johnny voll demütig. Der ist nämlich ein Pudis-Hasser. Aber S gibt's auch ganz viele Bands. Meine Mutter bringt mich raus. Was war jetzt das Letzte? S. S. Ein S. Okay. Ey, der Kollege von der Technik hat eben Cypress Hill gesagt. Und wir wollen den Kollegen von der Technik mal den Namen nennen an der Stelle. Es handelt sich um Peter Auerbach. Cypress Hill. Okay, S. Sweet haben wir schon gehabt, oder? Ja, übrigens bei Interpreten gilt der Nachname. Ach, bei Interpreten gilt der Nachname? Ja, wie im Plattenladen sortiert. Ja, genau, Sunny. Sunny and Cher. Na gut, ja, können wir gelten lassen mit R. Ja, gibt's wirklich, gab's mal. Er hat sie geschlagen, der Schweinehund. Ja, ist er. Nein, aber ihr sagt Pissbeutel. Das ist auf der Kassette vom Stefan drauf. Na gut. Pissbeutel. Ja, ja. Ein Pissbeutel. Tom Robinson. Robinson. Mit N. Wir gehen aber noch was essen, wa? Ja, kannst machen. Nirvana haben wir schon gehabt. Niki, genau. Kennt ihr Niki? Das ist ein unlauterer Wettbewerb. Kennt ihr Niki? Ne, kennen wir nicht, aber glauben wir mal, dass es die gibt. Mit I. Ich lasse eine. Indigo Girls. Indigo Girls. Schon wieder S, bitte was. Das ist ausgedacht, die gibt's ja nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Natürlich gibt's die. Die magst du bestimmt sogar. Also, was mit S oder wie? Mhm. Oh, nee. Oh Gott. Oh Gott, was mit S? Stevie Wonder. Ah, da gilt eigentlich der Nachname bei Künstlern. Na dann Susi Quattro. Na gut, dann sag ich nur Stevie. Wonder Stevie. Dann sag ich Wonder Stevie. Wonder Steve. Ja, genau. Naja, okay, einen dürfen wir gelten lassen. Der nächste, den ich weiß, dann ist Schluss hier. Warte mal. Stevie Wonder, ja, mit R. Ja. Ah, schon wieder R. The Rocking Tomatoes. Gibt's die echt? Na logisch, hab ich eine Single eine von. Eine Lokalband bei euch, oder was? Nee, hab ich eine Single von. Ja, komm. Ja, die heißt Ketchup. Schon wieder was mit S. Sag mal Rocking Tomato, okay? Na gut, dann E. Okay. E? Klar. Oh. Achso, Rocky Erickson. Equals. Rocky Erickson lasse ich gelten. Wir haben ja einen Rocky Equals. Erickson gehört. Lass mal gelten. Equals, auch ja. Schöne Band. Status Quo. Ha. Bitte, Mama. Ah, Status Quo. Status Quo. Mhm. Aber redet Mama immer dazwischen? Ja, Mama labert hier immer. Die erzählt mir immer von lauter alten Bands, die Lieder. Die nehmen uns aber gleich zur Brust, die Mama, du. Ist es wirklich also du, ich gehe ja gleich. Peter Orlowski, war das gerade mit O, ja? sag mal, da hast du jetzt aber in den Videoschrank geguckt, Orlowski ist doch kein Sänger. Peter. Ach so, Peter. Nicht sie, du Schwein. Oh Gott, was kennst denn du für schlimme Dinge? Naja, also derjenige, der sofort wusste, worum es geht, warst du. Orlowski, okay. Alter Theresa-Film-Fan. Ja, Theresa. Ich und meine Theresa-Sammlung. In Excess. In Excess. Schon wieder was mit S. Ey, merkst du, was das für ein geiles Radio ist, was hier gemacht wird? Immer werden Bandnamen durchgesagt. Ja, ich weiß, ja, das die ist, Leute naja, das ist, so entwickelt sich Radio. Wisst ihr, vor 20 Jahren war der DRK-Suchdienst irgendwie dran und hat immer Namen gesagt, Oberschlesien, ja. Und dann kamen die Wasserstände und dann, muss ja innovativ sein, dann waren die irgendwie out. Und wir sind jetzt in der Sendung, wo 3 Stunden lang Bandnamen hintereinander ja, vorgelesen werden. Ja, so ins Sprechfunk. Oder ist es einfach nur zum Bayern? Nee, man kann schon was gewinnen. Nee, aber in der Regel gewinnen bei, der Sender ist anders organisiert. Hier gewinnen die Moderatoren was. Ja, gibt eh eine Grundregel, nee, die Spiele Bayern sind alle so. Nee, die Spiele sind alle so, das geht immer wie beim Pingpong. Hin und her, ja, Moderator gewinnt, Hörer verliert, Moderator gewinnt, Hörer verliert, Moderator. Ja, du musst halt sagen. Schicken, du musst bloß halt sagen, Moderator gewinnt, Hörer verliert, Moderator gewinnt, Hörer verliert. Du musst halt sagen irgendwann mal, Moderator gewinnt. Oh, das weiß ich doch. Naja, habe ich da jetzt gesagt, Hörer verliert, Moderator gewinnt, Hörer verliert, Moderator. Du musst gesagt. Irgendwann halt sagen, Moderator gewinnt, Hörer verliert, ja, Moderator gewinnt. Warum sagst du nicht halt? Warum soll ich? Naja, du musst irgendwann halt sagen, ja, damit dann sag Spiel ich halt. Zu einem Ende kommt. Conny, darf ich halt sagen? Soll ich ihm jetzt eine Zitat schicken? Nein, ich sag halt, okay, für dich. Na gut, okay. Moderator gewinnt, Hörer verliert, Moderator gewinnt, Hörer verliert, Halt! Okay. Hörer verliert. Dann haben wir jetzt eine CD gewonnen. Conny, du musst uns eine CD schicken. Okay, gib mir die Adresse. Warte mal, wo ist der Stift? Wo ist ja. der Stift, Froni? Wo hast du den Stift hin? Ach, Mutti, sag mal, wozu ist der? Deine Mutti ist ja voll unnütz, oder? Spricht immer dazwischen okay. und wenn man okay, mal einen Stift braucht. Also, Adresse ist Sprechfunk. Ja, Sprechfunk. Ja, bei Fritz. Bei Fritz? Ja, naja, oder Sprechfunk / Fritz oder Fritz Sprechfunk, ist ganz egal. Ja. Ja, bei Mutti. Bei Mutti. Sprechfunk ja, bei Mutti geht auch. Ja. Ja. Postfach. Ja. 90 9000. 90 9000, das ist toll. In 14439? 14439? Potsdam. Okay, ich schicke euch eine CD. Komm. Danke. Super, komm. Conny, du bist klasse. Ja, ich bin auch Bayer. Ich grüße noch meinen Stefan schön, gell? Ja. Der ist im Weißwasser, aber. Ach so. Zuhört, aber er freut sich sicherlich. Conny, ich danke dir sehr. Ja, okay. Ja, wir haben, glaube ich, eine der attraktivsten Radio-10-Minuten hier zusammen hergestellt. Ja, das ging voll ab wie die Post. Ja, voll. Ja? Wir beide. Echt. Post mit Tee. T-Rex. Besser als die Wasserstände. Vielen Dank. Grüß, okay. Grüß die Mutti schön, ja? Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. Weiterhören, aber tschüss. Ciao. Mann, super Stimmung da in Regensburg. Die hättest du ja zum Beispiel jetzt die ganzen 3 Stunden auf Sendung lassen können, damit die deine Sendung mal hört in Regensburg. Naja, aber dann schafft ihr das ja nicht, mehr die CD hierher zu schicken. Doch, das kann sie ja morgen machen. Ja. Ach Johnny, wir haben ja jetzt irgendwie, das haben wir völlig vergessen. Autopflegetücher sind ja out und wir schicken uns ja jetzt als gutes Beispiel für die Zuhörerschaft, schenken wir uns ja mal Geldscheine. Ja, ich habe dir heute einen mitgebracht, hier. Ja? Warte. Ich habe dir auch einen mitgebracht, das ist ein schöner, grüner. Ach, ein blauer! Ja. Super. Das ist 100 Mark für dich. Ja, danke schön, Johnny. Bitte. Da bin ich ja gespannt, ob das jetzt auch so verrückt Raum greift wie mit den Autopflegetüchern. Achso, wir müssen das natürlich ein bisschen anders machen. Das ist, dann gib mir nochmal wieder. Ja, ich biete dir nochmal wieder. Ich nehme an, dass ich dir nicht mehr die Mikros aus und sowieso gleich wieder heben muss. Ja, kann man von ausgehen. Und zwar ist das ein 100-Mark-Schein von der Deutschen Bundesbank. Ach. Ja. Ach, die sind das, ja sehr begehrt, ja. Was gibt's ja was Hirschmann unter den Autoantennenpflegetüchlein-Produzenten ist, ist ja die Deutsche Bundesbank unter den Geldnotenproduzenten. Ja, also im Grunde die. Also die sind auch nicht besonders häufig, die sind sehr selten. Und wenn da jemand noch welche von hat, dann kann er die. Ja, das ist Markengeld quasi. Das ist eigentlich so eine Art Mercedes. Also ja, nee, unter so den Geldschein. No-Name-Knete bringt's ja wirklich nicht. Nee, ach. Ja, so No-Name-Firmen. Ah. Nee. Gut, ja, Johnny. Ja. Dann danke ich dir hier sehr für das. Ach Mann, warum bin ich eigentlich überhaupt rausgegangen? Kick mal. Was hier bei mir im Fach lag als Geschenk? Nee. Naja, das täuscht. Steht Bounty drauf, ne? Hm. Und hinten steht John F. Kuttner. Wahrscheinlich wieder eine feine Anspielung darauf, dass ich endlich mal erschossen werden müsste. Oder aber dass du doch eine ähnliche Größe hast wie... Ich werde mich aber hüten mit... Dass du ähnlich... War der so klein? Ach Mann. Nimm doch nicht immer alles gleich persönlich. Na warte, du sagst, oder dass du, und sowas soll ich nicht persönlich nehmen, du kickst mich an. Eine ähnliche Größe, ist dir klar, dass es auch noch was anderes als Länge gibt? Also Größe im übertragenen Größe. Sinne? Ach, meinst du, dass ich im Grunde, sag mal, dass man sagen könnte, ich bin eine Jahrhundertgestalt? Nee. Nee, aber vielleicht eine Dekadenleitfigur? Hat er irgendwie so, amerikanische Präsidenten haben ja doch ein bisschen nachgelassen im Laufe der Zeit, ne? Ich bin ja fest davon überzeugt, dass Bill Gates irgendwann amerikanischer Präsident wird. Meinst du ehrlich? Ja. Weil der auch das Geld hat und die Cleverness und das Image? Ja, ja. Aber der hat doch die ganze Apple-Fraktion gegen sich. Aber das sind da nicht viele, oder? Das sind garantiert nicht so viele wie die Microsoft-Abhängigen. Ja. Aber egal. Naja, jedenfalls steht hier J.F. Kuttner drauf. Mhm. Und Johnny. Und bei dir haben sie aber an einem Haar gespart. Ah ja, naja, ist und passiert. Und dann was war drinne? Bei dir nicht, ne? Nee. Kick mal, 2 schicke Autos. Eins ist unübersehbar ein Trabi und ein Mini. Der ist aber aus Eisen. Und das ist hier so eine Ente, wa? Hier steht 2CV drauf, trotzdem mit als solche. Aber das ist eins zum Aufziehen. Oh. Und das schwirrt. Den kann ich aber haben. Das ist ein Westler. Nee, den hab ich jetzt. Den Trabi für den Westler. Ey, der Trabi ist für dich. Oh, der Westler ist so ausgebufft, ey. Da hat man ja echt keine Chance. Ja, der ist auf meiner Seite. Das liegt in meinem Fach. Ich krieg das quasi geschenkt und bin jetzt so großzügig gerade raus. Das ist doch inhaltlich völlig korrekt, dass du den Trabi kriegst. Bitte, dann behalte ich hier aber das Brillenputztüchlein lag noch dabei. Ja, kannst behalten. Das hast du aber nötig, ja. Das Auto ist total wenn ich dich so sehe. Und eine Krawattennadel. Kannst oder eine schicke, an, mit so einer orangenen Kuppe, eine Stecknadel das quasi. Das ist ein Piercing-Ring für die Nase, macht der nichts rein. Ey, der kommt aber voll auf der anderen Seite wieder raus. Von der Tattoo-Convention, von dem Typ, der nach einem Piercing-Stand besucht hat. Echt voll genial. Ja, das ist für zum Piercing. Da treibst du dich immer rauf auf Tattoo-Convention? Ich mit Menschenismus, klar. Du bist ja aber auch so tattooisiert, ne? Ist das echt? Nee, ist also. Oder ist das so gebügelt? Das ist der Bravo. Das Bügling. So ein neuer Sport. Ist klar. Was heißt eigentlich Bügeln auf Englisch, amerikanisch? Bügling. Naja. ich kann mal wieder mal voll in die Sprachbarriere laufen lassen. Jetzt habe ich aber auch. Die Kollegen aus dem Westen. Das Auto ist ein Hammer, ey. Ey, das ist. Danke, Hörerin. Von wem kommt das? Alle Autobahnnehmer. Sag mal Namen. Dann steht ja nicht drauf, ist anonym geschenkt. Ach, dann ist da vielleicht irgendwas noch drin, Geld oder so. Nee, da ist nicht. Dann mach ich das Auto kaputt. Mann, eine Ente würdest du doch niemals fahren. Verband. Es gibt doch keinen Mensch. Ey, aber weißt du, kurz nach Mauerfall haben alle über mein Auto gelacht, weil es das Einzige war, was sie gesehen haben, was noch kleiner als ein Trabi ist. Haben mich alle ausgelacht. Ja, und ich lache schon 6 Jahre lang über dein Auto. Nein, wahrscheinlich nicht über meins. Doch, über deins. Ja, aber gerade. Du lachst anders über meins. Du lachst es. Du lachst so, es an. Jetzt hast du hier dein Blutgeld, sollst du wieder haben. Wer mir ein Auto klaut, kriegt sein Blutgeld zurück. Nimm du den 2CV hier. Komm, nimm. Ja. Warte, ich lass ihn zu dir fahren. Oh. Na, du musst mal kaputt. Ist kaputt. Warte. Ach, du hast echt kaputt gemacht. Nein, der kann nur nicht bergauf. Guck, jetzt. Danke. Hier ist der Trabi. Ey, der ist gefedert. Und der fährt alleine, jedenfalls bergab. Jetzt haben wir mal, das war praktisch sinnbildlich für, wie die Wester die Ostler über den Tisch gezogen haben, schon immer. Ja, und wie weil nämlich ich erst dir einen Gefallen tun will, ja? Der ist doch viel mehr wert, der Trabi. Na, ey, jetzt mach ich ja irgendwie nicht auf Judenmüt den Kolonialherrn. Naja, ist doch wahr. Mann, ja. Kinder, ach, lernt ihr denn nie was? Bin ich Alaska wieder losgeworden für eine Handvoll Glasperlen. Scheiße. Ich glaube, hätte ich beide behalten können. Ich bin auch so ein... Ach, wir Ostler sind so ehrlicher heute. Du, aber gutmütig und... Gutmütig. Ehrlicher. Kuhäugig. Ja. Großherzig. Wir dagegen gemein, hartherzig. Ja, nur auf unseren eigenen Vorteil bedacht. Ja, und den üblen Geruch wollen wir nicht vergessen. Johnny, ich hab... Ja. Also. Ja. Da möchte man direkt escape. Sofort, zack, weg. Das war ganz hübsch, der Trabi. Ich hab dir eine schöne Musik mitgebracht. France Gall. Und da habe ich aber vor allen Dingen habe ich die auch deswegen mitgebracht, weil du ja vorhin über Musik geschimpft hast. Ja. Und das ist doch anständige Musik. Das anständige Musik ist ein Serge Gainsbourg. Der hat ja auch immer Zigarette im Maul gehabt. Voll sympathisch. Aber der hat einen klasse Namen. Babypop heißt der. Und da singt die zwischendurch immer Babypop. Das wäre doch schön, wenn man das als musikkritisches Stück immer mal, wenn Babypop zu hören ist, einspielen könnte. Ja, das ist endlich. Ey, da schmilzt man sofort. Siehst du, so muss anständige Musik klingen. Ah. Dann fahre ich jetzt nach Hause und habe ich gute Laune. Tschüss, Johnny. Ciao. Yeah! So, ich meine, ich bedauere ja total überhaupt gar nicht Französisch zu können, aber trotzdem ist es ein Song, der mir viel Spaß macht und an den ich jetzt immer denken muss, wenn man, wie ja so oft der Fall im Radio, eben so ollen Babypop hören muss. Und jetzt sind schon wieder fast gleich die Nachrichten dran. Ich habe mich ja voll verquatscht mit Johnny. Hallo, wer ist denn da? Herr Taschen, ich bin's, Micha. Tag, Micha, wie ist denn die Stimmung so? Ich werde mir jetzt einfach mal versuchen, dass wir einen Stimmungsbericht erstellen. Ja, die ist bombig. Ich grüße Bastian. Ach man, grüßen, ey. Hallo, Tag, wer bist denn du? Ja, zack, na, da herrscht aber auch Tag. Und du? Ja. Lars, wie ist denn die Stimmung so? Top. Top, ehrlich? Top, ja. Wir sind echt top drauf. In welcher, wer ist denn wir? Ich und mein Kumpel. Und du und dein Kumpel. Und in was für einer Situation befindet ihr euch jetzt? Wir sitzen vorm Fernseher und spielen Fußballmanager am Kompi. Der Fernseher ist auch unabhängig an? Nee. Spielt ihr auf dem Fernseher? Genau. Mit so kleinen Männlein, die dann hin und her rennen? Und, so ist es. Ja, und welche Mannschaften seid ihr? Ich bin St. Pauli, er ist Hertha. Die haben verloren. Ah, Hertha ist Hertha, aber da tritt jetzt der Vorstand zurück, habe ich neulich gerade im Radio gehört. Was? Davon weiß ich nicht. Doch, bei Hertha tritt, glaube ich, der Vorstand zurück. Na, besser ist es. Ja? Ja. Aha. Ach, darum bist du vorsichtshalber lieber St. Pauli. Genau. Gut, die Stimmung ist okay, ja? Ja, die ist ganz gut. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nur wissen. Gut. Vielen Dank für das kurze Gespräch. Kein Problem. Ja, ich werde mal noch ein bisschen weiter Stimmungsjahr auf... Hallo? Und da ist ja auch Bombenstimmung. Das freut mich ja. Ja, würden, das ist natürlich schade, dass jetzt Handtücher über die Sektflaschen gehalten werden. Ansonsten könnte man die Korken knallen hören. Na, kann ja nicht immer der Fall sein. Tag, hallo. Na? Bei mir ist Dollstimmung. Wer bist denn du? Christoph, wieso ist denn da bei dir jetzt Dollstimmung? Boah. Wie sieht denn das aus? Ist das Kinderzimmer festlich ausgeschmückt? Nee. Nee, ja nicht? Naja. Nee, ach, nur immer noch den olle David Hasselhoff Poster an der Wand? Und ansonsten Wasserflecke? Nee? Und das eklige Jugendzimmer von Ikea? Was? Und das Jugendzimmer von Ikea? Was? Ja, nee? Nee. Ach, Quatsch. Gut, Stimmung ist prima. Ja. Woher kommt das, dass du so gute Laune hast? Na? Dass die Stimmung so oben ist? Kommt irgendwie. Von Feigling. Von Feigling? Feigling. Ach, da sitzt du da und da trinkst da so eine kleine Baby-Schnulli-Flaschen daraus. Eine 1-Liter-Flasche. Wie alt bist du denn, Christoph? 11. Von meinen Eltern. Wie? Von meinen Eltern die Flasche. Ja. ja, ist ja selber schuld. Wer als Eltern so eine Getränke zu Hause hat, die hat sie dann aber auch verdient, dass die Kinder mit 11 schon saufen. Ja, und dann wird nachher noch schön ein bisschen die Bettwäsche vollgekotzt. Ja, dass sie erst sich recht ärgern können. Ja. Gut, na dann wünsche ich dir viel Erfolg und dass du, sagen wir mal, auch Sachen, die dann nachher vom optischen her, das Auge ist ja mit, ja, auch attraktiv sind. Ja. Dann auf der Bettdecke. Na, vielleicht esse ich sie irgendwie auf. Ja, Christoph, sieh zu, dass du da nicht allzu viel Laken mit in den Mund kriegst, ja? Tschüss erstmal. Ja. Ach Gott, ich hab's ja ahnt, jetzt sind ja fast die Nachrichten dran, das wollte ich gar nicht. Jetzt ist 22 Uhr. 30? Auf das hin war genau quasi Zeitzeichen. Aber hier sind noch ja keine Nachrichten. Dann spiele ich erstmal noch eine Musik. Die habe ich neulich bei Johnny gehört. Und dann dachte ich, wenn der die spielen kann, kann ich die auch spielen. Das sind die, es klingt auch total klasse, total Sneaker Pimps. Die Sneaker Pimps singen nicht mehr. No more. Ja, könnte man so übersetzen, glaube ich. Ist super Musik. Das könnte ich eigentlich immer sagen. We'll be right back. Das waren die Sneaker Pimps. Das hier ist jetzt 22.35 Uhr und mir gegenüber sitzt heute zum letzten Mal wird ihr hier Nachrichten lesen. Thomas Prinzler mit dem Fritz-Kurz-Info. Thomas, du musst die ganz geruhsam und langsam und genussvoll lesen, ja? Versprichst du mir das? Versprochen. Fritz-Kurz-Info. Verzicht. Die Wehrpflicht in Frankreich wird ab kommendem Jahr abgeschafft. Das teilte Staatspräsident Chirac am Abend mit. Er will den Wehrdienst durch einen freiwilligen Dienst in den Bereichen Sicherheit, internationale Kooperation und humanitäre Hilfe ersetzen. Geiselnahme. Zwei bewaffnete Teenager haben heute in Kanada 6 Schulkinder und einen Busfahrer in ihre Gewalt gebracht. Die Motive der Geiselnehmer sind unklar. Flughafenbeschluss. Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe hat das Votum für Schönefeld verteidigt. Das Land habe Sperenberg als Großflughafen nicht gegen Bund und Berlin durchsetzen können. Der Bürgerverein Berlin-Brandenburg drohte inzwischen mit einer Klage gegen den Ausbau von Schönefeld. Vorwurf. Im Prozess um die Misshandlung von Vietnamesen durch Bernauer Polizisten haben erstmals deutsche Zeugen solche Vorfälle bestätigt. Zwei Frauen schilderten, wie im Frühjahr 1994 ein Beamter einen vietnamesischen Zigarettenhändler getreten und geschlagen hat. Regierungsbildung. Damit wurde in Indien der Chef der Mitte-Links-Allianz Govda beauftragt. Wenige Stunden zuvor war Premierminister Vaipajee von der Hindu-Partei zurückgetreten. Wetter. Nachts niederschlagsfrei um 5 Grad, morgen wolkig, nur vereinzelt Regen, 14 bis 17 Grad. Da läuft er, jetzt muss man das hier runterziehen. Im Grunde ist es jetzt so Countdown-mäßig, oder? Countdown. Noch 2 Nachrichten kann man mit dir erleben. Mit Kuttner bei dir 2-mal, ja. Was heißt denn mit Kuttner mit bei dir? Da gibt's ja dann anschließend noch den Night Flight. Ach, da liest du auch noch? Da lese ich auch noch. Ah, sind die meine. Ich hätte dich natürlich schön als letzten Nachrichtenleser hier jetzt bei mir gehabt. Aber zumal du ja, glaube ich, deine Nachrichtenleserkarriere hier auch begonnen hast, oder? Kann ich jetzt sagen? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen. Ja? Mit Kuttner lernen heißt arbeiten lernen. Nachdem wir damit angefangen haben, wurde das denn so nach und nach. Ja, das, was bei mir aus Bescheidenheit, Schüchternheit, Zurückhaltung und einem leichten S-Fehler geboren ist. Ich wollte die Nachrichten nicht selber lesen, habe immer meinen Kollegen Thomas Prinzler, den Nachtredakteur, der außerdem eine Stimme hat, die ihn immer wieder leicht mit Alfons Zitterbacke verwechseln lässt, gebeten, Nachrichten zu lesen. Und dann hat er aber Schule gemacht, ja. Aber da gründend in der Faulheit meiner Kollegen offensichtlich, weil die haben ja so eine, sagen wir mal, so viel S-Fehler wie ich hatte keiner noch. Nee. Thomas! Im Übrigen muss ich jetzt mal sagen, ich bin Alfons Zitterbacke. Glaube ich nicht. Da muss ich zu Hause auf der Platte nochmal nachgucken. Gut, wir haben also im Sprechfunk noch 2 Nachrichten mit Thomas Prinzler. Ich danke dir sehr hier für deine Anwesenheit. Fritz präsentiert Frühstücksradio. Sehen, schmecken, riechen und Backstage fühlen. Die Dröhnung auf der Bühne. Und dahinter. Ich komme nach Berlin und grübel euch um. Ich komme auch. Das Fritz-Frühstücksradio live vom 16. bis 19. September in der Hochschule der Künste Berlin. Und am 20. September in der Stadthalle Cottbus. Das Frühstücksradio live. Da, wo eben gesagt. Berlin und Cottbus. Und ansonsten immer sonntags von 12 bis 14 Uhr auf Fritz. Was müssen wir denn da alle mitnehmen? Unterwäsche zum Wechseln. Mehr nicht, ist ja bloß Fritz. Jetzt wäre ich eigentlich geneigt, hier meinen den hier zu machen. Dass man weiß, wie die Sendung ist. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnt ihr das auch ein bisschen live machen, dass man gar nicht immer hier so rumtrellern muss, sondern dass ihr. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, hallo, hier ist Jenny. Jenny, wie Hi. Ist die Stimmung bei dir? So, du klingst ja jetzt so gedämpft und dass ich voll gleich Mitleid habe. Ach man, Jenny-Mädel, komm her. Geh heute aus dem Bad raus. Du bist jetzt gerade im Bad? Jetzt nicht mehr. Wäre jetzt eine allzu intime Frage, wenn ich dich frage, was du jetzt im Bad gesucht hast? Ich hab gerade geduscht, ich war gerade unterwegs mit meinem Radio leider. Und hast du aber so ein wasserdichtes Handy? Und ein wasserdichtes Radio? Nee, halt eins, was du mit rumtragen kannst. Aber das nimmst du dann direkt mit unter die Dusche? Nee. Ich hab gerade die Haare mir geföhnt. Ah ja. Und jetzt bist du aber fertig mit dem Föhnen. Nee, jetzt habe ich es gerade unterbrochen. Ach, hast du gedacht, nachher wird weiter geföhnt, die Haare können warten, jetzt muss ich erstmal den Jürgen anrufen. Das ist aber toll, Jenny, wie? Ich habe schon öfter probiert und habe gerade Berlin besucht und deswegen... Von wo bist du denn? Ich bin schon von hier, ich bin aber... Und aber trotzdem die Berlinerin... Wie? Was? Trotzdem du Berlinerin bist, besuchst du die Stadt hin und wieder gerne. Mhm. Ich bin seit einem Dreivierteljahr in Bayern. Ah ja. Mhm. Oh, da kriegt man da Entzugserscheinung wahrscheinlich, oder? Das geht so. Nee, eigentlich nicht. Also nee? Ab und zu schon. Ist Bayern, ist irgendwie berlinisch? Nee, ich bin am Ende dann relativ froh gewesen, dass ich da von hier weg bin. Ach ja? Viel Trubel wurde und... Warum denn? Weil... Ja, nee, es ist halt... Und jetzt bist du aber in so einer ausgesprochen untrubelösen bayerischen Kleinstadt. In Landshut. Naja, Landshut. Ich bin auf der Keramikschule. Landshut. Ach, das kenne ich ja nur als Flugzeug, was entführt wurde. Als was? Als Flugzeug, was entführt wurde. Da hieß es aber mal die Landshut. Aber die Stadt selbst heißt ja sicher nicht die Landshut, sondern nur Landshut. Landshut. Mhm, ja. Auf einer Keramikschule. Mhm. Ach, und da sitzt ihr dann so da und mit so kleinen, feuchten Fingern töppert ihr da rum und manscht im Ton. Mhm. Ah, das ist aber schön. Das stelle ich mir doch idyllisch vor. Total gut. Ja, und abends, wenn jetzt Elektrizität ist ja wahrscheinlich noch nicht, wenn jetzt abends dunkel wird und die Petroleumlampe flackert und ihr lustiges Lichtlein an die lehmverschmierten und weißgekalkten Wände wirft, wie beschäftigt man sich dann so? Ja. So Plumpser geht um und... Es gibt schon ein paar Discos und... Kinoptikum gibt's. Ein Kinoptikum? Mhm. Was ist denn ein Kinoptikum? Ja, das ist halt so ein alternatives Off-Kino, sag ich mal. Achso, das heißt Kinoptikum, mhm. Ist aber kein Kinoptikum. Ist ein Kino, heißt aber wieso, Kinoptikum. Was ist ein Kinoptikum? Na, weiß ich nicht, wollte ich ja gerade fragen, was ein Kinoptikum ist. Du hast das angeboten. Wie? Es ist ein Off-Kino. Achso, ist ein Off-Kino. Mhm. Ja, das ist schön. Aber Jenny, wie alt bist du denn? 20. Und fällt es da schwer, sich dann da in Bayern zu behaupten als Preußin? Wirst du da auch manchmal zeigen die auch mit Fingern auf dich und wirst du ausgeschimpft? Nee. Ja nicht? Überhaupt gar nicht? Ach, das ist total schön. Ja? Mhm. Wenn die Kühe so auf der Alm und so? Ach, so darfst du dir das nicht vorstellen. Nee. Geht schon was ab. Ach, aber da würde man doch schon irgendwie so ein leichter Nebelschleier liegt früh über feuchten Wiesen, ja? Und dann ist so ein leichter, also Mu ist zu hören und die Glocken schellen. Da weiß ich nicht. Und du mit so einer Kaiserstüte voller Ton in der Hand? Kaiserstüte, nee. Ja? Auf dem Weg zur Arbeit, zur Drehscheibe. Nicht? Mann, Jenny, ich wollte dich jetzt eigentlich bitten, den hier quasi zu trailern, damit alle Leute wissen, welcher Sendung die sind. Kriegst du das hin? Was, trailern? Nicht trailern, trailern. Ja, hallo, hier ist der Sprecher. I'm a Trailer. Ja, das muss ich ungefähr so anhören. Also müsstest schon Geräusche. Du könntest ja den Föhn dazu nehmen. Hast du den Föhn noch zur Hand? Das war das Nützliche mit dem, dass du nicht eine Kopfgrippe kriegst. Das Schöne mit einem Angenehmen verbinden. Warte mal, das ist... Mach mal den Föhn. Ja, das ist gut. Mach mal mehr ans Mikro ran, den Föhn. Und jetzt richte den mal aufs Mikro. Was? Richte den mal aufs Mikro, dass man so ein bisschen Eiswüsten-Sturm-Feeling hat. Ja, nee, das ist halt kein Föhn, das ist so ein heißer Lockenstab. Jetzt muss ich mal einen Föhn suchen, warte. Ach, ein Lockenstab, der so eine Geräusche macht? Mhm. Ist ja ein klasse Lockenstab. Wahnsinn. Dreht der sich schnell? Warte. Das ist eher ein Lady-Schäfer gewesen. Oh, prima. Ja? Ja, pass mal auf, das müsste sich in der Summe so ungefähr anhören. Hör mal zu, kannst du das jetzt hören, ja, wa? Mhm. Hör mal so ungefähr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So ungefähr müsste sich das anhören. Kriegst du das hin? Mhm. Ja, ehrlich? Mal schauen. Wir machen jetzt mal Trailer-Karaoke. Jenny, Trailer-Karaoke. Wie? Machst du mit? Nee, ich nicht. Ich bin ja, ich sitze ja hier, ich muss ja bloß Knöpfchen drücken. Mhm. Und du bist jetzt Knöpfchen. Ey, mhm. Jenny, lass dich drücken. Hallo, hier ist der Sprecher. Oh, Jenny, das klang ja jetzt doch ein bisschen nach irgendwie verloren. Also ja, jemand, der jetzt vom Sturm, der aus der Zukunft bläst, in die Vergangenheit getrieben wird und gleich weg ist. Hier ist der Sprechfunk. So leise. Tot, dann und weg. Ach Jenny, das hat jetzt ich danke dir sehr. Du hast... Wie bitte? Ich kann selber auf dein Knöpfchen drücken. Na klar kann ich auf mein Knöpfchen drücken, dann ist doch aber langweilig. Ich meine, ja, du kannst ja auch an... Ja, dein Ding genauso nachmachen. Naja, wenigstens so ungefähr. Nee. Naja doch, aber Jenny, das ist doch... Oh, guck mal, ja, ich könnte auf Knöpfchen drücken und bitte... Nee, pass mal auf, Jenny. Jenny, ich könnte auf Knöpfchen drücken und bitte dich aber jetzt Trailer-Karaoke zu machen. Und du könntest ja aber andererseits auch deine Mutti anrufen und rufst ja trotzdem mich an. Mhm. Ne? Und du verbindest ja damit irgendwas. Ja. Eine Hoffnung. Eine ne ungestillte Sehnsucht. Wahnsinn, ja. Irgendwas. Und ich aber auch. Ja, ich hab dir jetzt was geboten. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du ja einen anderen Knopf drücken und... Ach, na so, so harsch würde ich das nicht formulieren wollen, Jenny. Das war schon prima. Außerdem heiße ich nicht Jenny, sondern Jenny. Jenny. Mhm. Jenny, so harsch, du sollst das jetzt nicht als Kritik verstehen. Nee, ich meine... Sondern ich wollte nur einfach erzählen, was mir jetzt an... im Grunde war das jetzt der Kampf um den Südpol, den du da eher gemacht hast. Verstehst du, ja? Zwei einsame Männer, bärtig, Zehen abgefroren und ach, kalte Fingerchen und sowas, ja. Und die rufen dann, ah, hier ist der Sprechfunk. Und dann aber im nächsten Moment sind sie schon, fallen sie um, zack, und werden in 100 Jahren dann aber noch wohlerhalten wiedergefunden. Und da denkst du ja, da läuft dir einem natürlich kalten Rücken runter, mir jetzt. Ja, Jenny? Jenny, oh, Jenny, oh, oh. Mhm. Mädel, ist schon kalt auf dem Kopf? Hast du lange Haare eigentlich? Nee, ich habe gerade kalte Füße. Ich ziehe mir gerade Socken an. Ah, ja. Vielleicht solltest du es nicht nur bei den Socken belassen. Ja, ihr habt ja eine Menge Stellen am Körper, wo man sich erkälten kann oder die selber auskühlen kann. Was soll deine Sendung jetzt eigentlich? Was machst du heute zum Thema? Ach ja, ah ja, das muss ich ja sagen. Das Thema ist so Sachen, wo man sich echt auskennt. Jenny, womit kennst du dich aus? Jenny? Ja, ich überlege gerade. Ja, irgendwas, aber mehr abseitig. Also jetzt sag nicht mit Autos oder Frauen, wie das jetzt ganz viele oder Bier trinken sagen werden. Ja. Habe ich jetzt noch nicht bei dir vermutet, dass du Autos, Frauen oder Bier trinken sagen wirst. Mhm. Aber jetzt sag aber auch nicht Strickliesel. Mit Menschen? Hm, oder heißt? Schnittmuster. Menschen auch nicht. Kennst du dich echt mit Menschen aus, bist du sicher? Ja. Jenny, mit 20 Jahren. Und Sensibilität und so, ne? Also ich bin... Und mit Sachen klären und drüber reden und mit mir jetzt doch? Mit mir? Was? Mit mir? Kennst du dich jetzt zum Beispiel? Ja, die Menschen, da gibt's ja viele, 6 Milliarden, ja? Die kennst du ja wahrscheinlich nicht alle. Nee. Gut, denn aber wenn du jetzt eine Auskennerin bist, dann schreib doch mal jetzt mich. Weil das höre ich ja mal gerne. Aber sagen wir mal, um jetzt die Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, nur mit positiv besetzten Adjektiven. Scheiße. Jenny? Ja? Ich meine, du bist eine Menschenauskennerin, aber vom Sprachlichen her bist du jetzt, glaube ich, nicht ganz so sicher. Scheiße ist, glaube ich, nicht unbedingt weder ein Adjektiv noch positiv besetzt. Jenny? Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass ich hier Kampf um den Südpol mäßig voll deprimiert bin. Mhm. Ja? Ich sage, du sollst jetzt positive Adjektive finden, die meine Person charakterisieren. Und das Erste, was dir entschlüpft, ist das Wort Scheiße. Ja, das heißt, dass ich erstmal überlegen muss und dass ich mir jetzt gerade nicht einfällt. Jenny, hm? Das kann man doch aber auch so formulieren. Man kann doch auch sagen, ach, mir fällt jetzt gerade, ich muss erstmal überlegen, aber mir fällt gerade nicht ein. Da muss man doch nicht, da muss man doch eigentlich aber Scheiße sagen. Ja, was der dann doch zweideutig missverständlich macht und wo man ja dann hier sitzt und deprimiert ist. Schon klar. Jenny, ich danke dir trotzdem erstmal für den Anruf. Mhm. Ciao. Ja? Ah, ja, du hast ja angerufen. Schön. Tschüss, Jenny. Sorry. Oh, you good. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also jetzt bin ich ja erstmal gespannt, ob der Anrufer überhaupt zuhört. Der hört doch nicht zu, der hackt Holz. Ey, wer bist denn du da? Hallo? Sag mal, was machst du denn da? Ich habe gerade das Katzenklo sauber gemacht. Wo sind wir denn hier? Du und dein Garten oder was? Nee. Ey, Herzchen, du kannst doch jetzt hier nicht bei mir anrufen und das Katzenklo sauber machen. Na, ich bin ja sonst auch nicht durchgekommen. Was soll denn für ein, sagen wir jetzt, Imagepflege? Sagt dir Imagepflege was? Wie heißt denn du zum Beispiel? Gregor. Und wenn du dich jetzt mal beschreiben würdest als Typus, als ein Vertreter für irgendwas, Wie würdest du dich dann beschreiben? Popstar wahrscheinlich nicht. Nee, nicht unbedingt. Nee, Verkaufsstellenleiter auch nicht. Auch nicht, nee. Auch nicht. Na, dann, wie denn dann? Na, vielleicht Schüler. Schüler? Ja, das ist so mein Image, ja. Das ist dein Image? Nee, na. Also nicht irgendein anderen Image? Na, vielleicht. Vielleicht ein Abgedrehter, einen Spinner? Freunde nennen mich Oriane das Sackgesicht oder so? Na, da habe ich doch aber gleich wieder voll getroffen. Nee. Wie pflegst du denn nun dein Image als, sagen wir mal, also mir kommt es nicht so leicht über die Lippen, aber wenn wir mal, sagen wir mal Sackgesicht. Wie pflegst du da dein Image? Na, als Sackgesicht eher nicht. Da muss man das Image ja nicht spielen. Wie denn dann? Eher Babyface? Oder sagen wir mal der Querflötenspieler? Nee, ich bin ja nicht so musikalisch begabt. Ja, in dem Fall, jetzt, aber was ist denn nur dein Image? Ja, mehr sportlich vielleicht. Also und ich mach lieber Sport irgendwie, als irgendwie Musik. Aha. Ja. Könnte man dich also so imagemäßig als Badmintoner bezeichnen? Nee, Handball. The Handballer, gewissermaßen. Als Image jetzt, ja, das kommt ja in Englisch, glaube ich, besser. Handballer. Oder der Handballer klingt ja ein bisschen doof, klingt ja ein bisschen deppsch. The Handballer. Ja, stimmt. Das ja, The Handballer. Wie pflegt man denn da sein Image? Dass man mit den Armen stärker schlenkert? Oder so immer Sprungwurf andeutet im Gehen? Ja, aber so ansatzlos, sodass jeder, der einem entgegenkommt und quasi sich als, dann in so einer Situation als Torwart begreifen muss, dass der irgendwie überhaupt gar nicht gesehen hat. Na, wo kommt denn jetzt dieser Sprungwurfansatz eigentlich her? So nicht. Also du bist kein Imagepfleger. Nee, ich bin nicht so der Imagepfleger. The Handballer, aber irgendwie der Lack ist ab. Ja. So, was ist denn heute eigentlich das Thema der Sendung? Ja. Ey, Herzchen, echt. Nein, das nein, ist diese ewige beim ich höre Radio und mache aber gleichzeitig mein Katzenklo sauber. Image? Wie? Image? Nee, ja nicht Image. Jetzt fang ihr nicht an rumzuraten. Das ist ja wirklich, daran erkennt man Schüler, ja? Die stehen auf, haben die Frage natürlich nicht verstanden und fangen an, irgendwas zu reden aus dem Kapitel 6 unter Abschnitt Punkt 2 des Geografielehrbuches. Ja, und merken nicht, dass sie im Biologieunterricht sind. Lass mich raten, du verrätst mir jetzt das Thema nicht. Nee, ich schmeiß dich jetzt raus. Tschüss. Hat dich heute jemand besucht? Ja. Echt? Ja. Hieß der Matthias? Ja, der hieß unter anderem auch Matthias. Und Sven, ja. Und Sven. Ist ja toll, wa? Ey, was ich so an Besuchen kriege, sag, das kannst du dir überhaupt gar nicht vorstellen. Wer war denn dein letzter Besuch? Mein letzter Besuch ist gerade hier. Und, wie heißt der? Der heißt Tom. Der heißt Tom. Ja, lass mich raten. Da siehst du, da möchte ich aber nicht tauschen mit dir. Ehen Tom, ehen Sven und ein Matthias? Würde ich ja miese machen. Gregor, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Grüß den Tom schön und ja. Der, ey, mach doch das Radio aus und mach nur Katzenklo sauber. So. Und jetzt kommt nämlich erstmal, kommt jetzt der halbautomatische Anrufbeantworter? Ja, ich glaube, jetzt kommt immer der halbautomatische Anrufbeantworter. Kollege Auerbach, wir wollen jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter machen. Ja, was läuft denn auf Sat 1? Hä? Sag mal ruhig, komm, sag. Sag mal, sag. Was gucken wir denn da wieder für... Guck dir ein anderes Programm, sagt er. Ja, wir gucken Bildungsfernsehen. Ach, ich bin ja ein Arte-Fan eigentlich. Ja, Sat 1, was ist denn Sat 1 eigentlich? Kenne ich gar nicht. Kommt das über Satellit oder wie? Arte, wa? Hey, wir sind ja beim Sprechfunkbaby. Da muss man, zack, nennen wir eine echt, ja. Peter Auerbach, ja, die alte Radiolegende. Den kann man nachts wach machen und sagen, Auerbach, nenn mir eine Band mit S. Cypress Hill kommt da wie aus der Pistole geschossen. Hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Ja, hallo, ich hätte gerne Ahnung davon, was ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. Das erklärt sich jetzt im Folgenden, was ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. Hört mal schön hin. Telefon. Hallo, hier ist Ronny. Und ich hätte gerne mal Ahnung, warum Siggi nie bei Fritz durchkommt. Und ich immer. Boah, fast immer. Destas lustige Instrumente Teil 9. Heute die Hoda Blues haben Made in Germany mit einem Cover von deinem Lied, was mir ganz besonders gut gefällt. Hallo, Reschki. Und meine Ahnen ahnten, dass ich hier anrufen will, bloß ich hatte keine Ahnung davon. Die Ahnungslosigkeitsquote der Musiker von Frauen ist dermaßen hoch, dass man ihnen verbieten sollte, über Liebe zu singen. Es sei denn, sie sind schwul. Dann ist es aber immer noch nicht sicher, dass sie die zwischenmenschlichen Beziehungen zu ihrem Partner richtig deuten. Frauen sind da anders, nämlich feinfühliger. Ja, hi Kuttner. Ich wollte nur mal sagen, was ich gern von allem Ahnung hatte. Ja, mich würde das gerne interessieren, ob du am letzten Freitag in der Volksbühne doch noch ein Bier bekommen hast. Hallo, hier ist der Christoph. Ich hätte gerne mehr Ahnung über die Menschen an sich, wie Menschen Leute umbringen können, nur weil sie vielleicht eine andere Hautfarbe haben. Peter Auerbach, wer Kollege Auerbach. Wer da einsteigen möchte, der ruft doch bitte mal unter. Da denkt er jetzt, der kann pennen, sag mal, der soll mal Band zurückspielen. Kollege Auerbach! Wie ist denn das Fernsehprogramm so? Sag mal, kannst du das Band mal kurz zurückspielen? Ich habe jetzt eben die eine Frage nicht verstanden. Kannst du das mal ein bisschen zurückspulen, das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter? Mach mal, da wurde eine Frage gestellt, ich habe die nicht mitbekriegt. Ich muss ja nämlich arbeiten. Außerdem läuft bei Sat.1 gerade bei mir ein geiler Film. Ja, nicht ganz. Deine Sendung ist heute voll kacke, du hast kein richtiges Thema und das ist irgendwie voll. Ach, so weit hättest du nicht zurückspielen müssen, danke. Eigentlich sowieso nicht so gut, aber heute bist du außerordentlich schlecht, muss ich wirklich mal sagen. Da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber reden, also das ist eine Sache, die zu wiederholen sich jetzt hier unbedingt nicht. Wenn ich nicht geahnt hätte, Kuttner, hast du den Mundblumen mal wieder vergessen, wa? Nein, das finde ich ja nun überhaupt nicht toll, ja? Ja, hallo, hier ist wieder der Nikolai und ich wollte sagen, ich hätte gern mal eine Ahnung davon, was eigentlich dem halbautomatischen Anrufbeantworter mit seiner most sexiest Stimme einfällt, meine ganzen schönen Beiträge so derbe zusammenzuschnippeln. Ja, hallo. Ich hätte gerne Ahnung davon, wie ich mich mit Kutti wieder vertragen kann. Hey, ich wollte eine Ahnung davon haben, wie sexy der halbautomatische Anrufbeantworter klingt. Und da ich jetzt weiß, kann ich auflegen. Ciao. Hallo, hier ist der Henry. Ich möchte hiermit ganz offiziell die Macher der Freiberger Rühlein-Party geißeln. Denn diese Rühlein-Party am heutigen Tage war extrem scheiße. Also, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass ich das scheiße finde. Ich versuche mich jetzt seit einer Dreiviertelstunde bei Kuttner durchzukommen und ich schaffe es nicht. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Dadaistisches Liebesgedicht für Kuttner. Da. Liebe. Hops. Sau, miau. Wo? Da. Liebe. Plumps. Weg. Tratsch. Da. Kuttner. Wo? Töne. Piep. Schnatter. Krach. Liebe. Wo? Kuttner. Radio. Flickflack. Was? Radio. Was? Da. Radio mit Kuttner. Was? Hören. Da. Da, da. Da, da, Bände. Tschüss, sagen Mori und Sompel. Was soll ich denn da jetzt machen? Kann ich eigentlich nur kontern, selber mit dem Liebesgedicht, oder? Rilke. Liebeslied. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Spieler hat uns in der Hand? O süßes Lied! I was born in this hotel, washing dishes in the sink, magazines and free soda, trying hard not to think. Lay it on too long. Everything we done is wrong. I'll be lonesome when I'm gone. Lay it on to the dark. She could talk to squirrels. Coming back from a convalescent home. Staring at sports cars. Crying. Rattlesnake on the ceiling. Gunpowder on my sleeve. I will live here forever with the ocean and the bees. Lay it all to the dawn. Everything we've done is wrong. Lonesome when I'm gone. Lay it all to the heart. Es ist klar, dass Beck es war, und es ist auch klar, dass Beck super großartig ist. Oder? Kinder, reißt euch zusammen. Die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 74 81 1-1-0. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 74 81 110. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen. Das soll nicht Langeweile produzieren, trotzdem vielleicht ein bisschen langweilig ist, sondern es soll einfach eine Illustration dessen sein, was Autoreferenzialität ist. Ja, diese ewige auf sich Selbstbezüglichkeit. Der sagt die Telefonnummer an und der sagt, dann sagt die, ah, wartet, ich rufe an und sagt dann die Telefonnummer an und dann sagt er, wenn Sie jetzt glauben, diese Stimme erkannt zu haben, dann rufen Sie doch folgende Telefonnummer an. Und dann kommt jemand und sagt, oh, wartet, ich rufe an, und zwar die Nummer. Und da hat man autoreferenziell im Grunde einen kleinen Dramolett geliefert und aber gleichzeitig nützlicherweise die Telefonnummer rübergebracht. Zuhörer? Ja, hallo? Du hast jetzt die Gelegenheit, dich bei mir zu bedanken. Also ich bedanke mich. Dass ich hier mal so schöne Sachen mache. Ja, ganz wunderbar, ganz prima. Ja? Ja. Könntest du mal richtig so Kotau-mäßig eine tiefe Verbeugung? Aber die muss man hören, nicht, dass du jetzt bloß eine Rumpfbeuge machst. Ja, genau, so hört sich, man, so hört sich aber so eine Verbeugung an, wie ich sie mir wünsche. Mit der Nasenspitze am Boden. Ja, wie heißt denn du, Hörer? Daniel. Daniel, ja. Daniel, sag mal, hast du jetzt, hörst du hörst ja die Sendung, ne? Ja, klar, ja. Ja, und was ist denn jetzt dein privates Katzenklo, was du gerade sauber gemacht hast, so nebenbei? Hä? Nee, ich habe überhaupt nicht sauber. Hast du genau voll zugehört, ja? Ja, natürlich. Ja, ich habe ja eben den Kollegen Auerbach hier gebeten, den halbautomatischen Anrufbeantworter, das Band ein Stück zurückzuspulen, ja, ne? Keine Frage. Ja, aber der hat ja nicht weit genug zurückgespult. Der hat ja in seiner Vermessenheit hat er einfach an einem Punkt zurückgespult, wo ich beschimpft wurde. Ne? Was war denn eigentlich die Frage, die ich nicht verstanden habe? Ich glaube, ich vermute mal, die Frage war, ob irgendwelche Leute Ahnung haben von den Leuten, die andere Leute auf die Fresse hauen oder umbringen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Und das wurde ich gefragt? Nee, nicht du, sondern so allgemein. Ach so, das war, ach, dann habe ich das völlig missverstanden. War keine Frage, die an mich gerichtet war. Ja, missverstanden. Willst du dir mal einen Begriff, hast du eine ungefähre Vorstellung von Peter Auerbach? Nee? Nee. Also das ist ein Typ, wenn du den nachts wach machst und sagst, sag mal eine Band mit S, sagt der Cypress Hill, wa? Ja. Ja? Mhm. Also so einer ist das. Aha. Ich bin ganz froh, der hat das, glaube ich, im Moment nicht gehört. Auerbach, von dir ist die Rede. Jetzt hat er aber einen Schreck gekriegt. Wollen wir, soll ich mal rinbitten und einfach mal mit der Frage, dann nennen wir mal eine Band mit S konfrontiert? Oh, scheiße, ist das fies, wa? Ich meine, uns ist doch alles klar mit Auerbach, oder? Ja, ey, das ist aber echt ein total netter. Ja, kann ja sein. Ja, nur küssen möchte ich nicht unbedingt. Nee, muss ja auch nicht sein. Wobei, Peter. Naja, jetzt ist gut, ja. Ach, das, aber du bist aber auch ein raffinierter, du. Gleich das Mundsprayfläschchen raus. Hut ab. Ey, hier hast du teilweise echt mit ausgebufften Kollegen. Ja, jetzt. Oh, jetzt so die große Flasche mit dem Mundspray an die Lippen gesetzt. Echt voll raffiniert. Und funkelnde Augen. Wie bitte? Funkelnde Augen. Funkelnde Augen. Ja, betört dich jetzt. Ja. Ja. Peter, willst du das direkt dem Hörer sagen? Komm, hier, mach, ich sag mal nochmal. Ah, jetzt hat's aber voll gekoppelt, du. Aber das ist Schuld von der Technik. Wenn's hier koppelt, kann ich nichts dafür. Na, vielleicht hört jetzt auch mal der Kollege vom der Technikchef zu. Ja, dass es morgen mal ein bisschen Schelte setzt beim Kollegen Auerbach. Der erlaubt sich ja in letzter Zeit sowieso Dinger, du, die kann ich hier über Radio ja nicht sagen. Ja, der ist stundenlang oft überhaupt ja nicht da. Der putzt ein bisschen rum, wa? Irgendwie. Ja, nee, ist dann einfach weg, treibt sich draußen rum, geht da irgendwie. Ja, Spelunke. Wahrscheinlich eher mit, also, ach, Spelunke ging ja noch, aber der jeder mit jungen Mädels flaniert, der hier ruff hier unsere attraktive Hauptstraße auf dem DVG-Gelände lang, immer die Allee, ruff hey, und runter, ja, und dann, der kennt natürlich auch mal die Stellen, wo die Lampen kaputt sind, da habe ich dann Verdacht, dass er selber ab und an luft und mit so Pflastersteinlaternenbirnen aus tot wirft, ja, dass man eine dunkle Stelle ist und sagt, hey Mensch, Mädel, kick mal, hier ist doch, hier sieht uns keiner und so. Ja, und so schon wieder das Mundspray an den Lippen, du Hut ab. Mann, musst du aufpassen, kurz. Ja, David? Heißt du eigentlich David? Ich? Nee, du heißt Daniel. Ja, Daniel, ja. Na siehst du, sag doch. Ja, hat so gewiss. Da musst du dich jetzt gar nicht so zieren, Daniel. Ja, okay. So, Daniel, das Thema hast du dann sicher auch mitgekriegt, ja, wenn du so ein eifriger Zuhörer. Wie? Ja, irgendwas mit Auskennen. Ja, wovon hast du, wo bist du ein Auskenner, wo man sagen könnte, Mensch, der Daniel, also wenn er sich nur aus... Na, bist du so in Geschichte, kenne ich mich schon auch. In Geschichte, ja, wirklich? Ich mich schon. Ja, und wenn ich jetzt sage 333... Ey, da muss doch aber wie aus der Pistole Cypress Hill geschossen. Cypress Hill kommen. Nee, 333? Was? Ach, 333. 333. Na, bei Issos Keilerei. Mensch, die Perser und die Griechen. Ach so, ne. Wie weit reicht denn die Geschichte? So weit wieder nicht? Nee. Nee, wie weit ist denn, was ist denn das entlegenste, entfernteste? Bruchstücke. Das entfernteste Geschichtsdatum, wo du dich auskennst. Na, so. 1492. Mann, guck mal. Die Entdeckung der Rockmusik in Amerika. Ein Fettnäpfchen gesetzt. Also, naja. Also gelogen habe ich eigentlich nicht, aber so direkt. Nee, aber direkt die Wahrheit gesprochen hast du auch nicht unbedingt. Mehr Zusammenhänge. Dann sag mir doch mal dein Lieblingsgeschichtsdatum. Hast du ein Lieblingsgeschichtsdatum? Das war der 7. Oktober 1949. 7. Oktober 1949, ja. Ja? Ich nehme an, dass das jetzt eine ganz feine Anspielung auf die Gründung der DDR sein soll. Nein. Natürlich, ja, na klar, ja. Ja. Also den habe ich sogar schon mal mit 50 Leuten in der Tschechei gefeiert. Und wann wurde denn aber die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gegründet? Wie bitte? Wann wurde denn die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gegründet? Wann hat der Ernst Thälmann Geburtstag? Lenin. Honecker. Oh Mann, ey, du bist doch aber keine Geschichtsauskenner. April 1946. Wann? 18. und 22. April 1946. Und wann? 21. und 22. April. Na gut. Und wann war Pioniergeburtstag? Ey, aus dem Alter... Hey! Wie bitte? Ja, aus dem Alter bist du raus, willst du mir jetzt weismachen. Ja, aber du musst ja aus dem Alter raus sein, um heute noch zu wissen, wann früher mal Pioniergeburtstag war. 13. Dezember. Ey, du hast deine Mutti dabei, die dir vorsagt, ja? Und die hat wahrscheinlich selber noch 333 bei Isserskeilerei erlebt, ja? Auf Seiten der Perser, nehme ich an. Gut, na. Wie? Ich hab selber so einen guten Anrufbeantworter wie du. Gut, ja, nein, du hast einen Vorsager. Daniel, ich danke dir erstmal. Was? Ich danke dir erstmal. Ja, ich dir auch. So. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, warum ich dir danke. Du hast jeden Grund, mir zu danken. Gut, ja. Tschüss, Daniel. Ciao. So, jetzt kommt nämlich erstmal der Zusammenschnitt der letzten Sendung von David, ja, ein großartiges Hörspiel. Ach, jetzt war ich zusammengezuckt, dachte, jetzt kommt das Expertengespräch. Nee, Expertengespräch kommt ein bisschen später. Jetzt kommt erstmal die Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Ich habe das selber noch ja nicht vorhören können, Kinder, wie er das ist jetzt völlig unzensiert, wenn der jetzt, sagen wir mal, unanständige Sachen sagt oder Aufruf zu Gewalttätigkeit oder Revolution oder Umsturz aller Verhältnisse oder stürzt den Staat oder so. Ich kann nichts dafür, kann aber trotzdem natürlich die redaktionelle Verantwortung habe. Wenn dergleichen passieren sollte, dann würde ich mich gezwungen sehen. Dann wäre ich bereit, hier einzustehen, auch wie Politiker ja nur allzu selten, und meinen Hut zu nehmen und einen Schritt zurückzutreten. Und dann wäre die Verständigung schlechter und ich würde kaum noch ans Pult rankommen, aber das würde ich dann doch auf mich nehmen. Guten Abend. Schönen guten Abend. Guten Tag. Hallo. Hallo, Stefan Schwarz. Hallo, hallo. Hallo, Jürgen. Hallo. Wir haben uns versammelt, um ein Gespräch zu führen. Ein Expertengespräch? Nein, heute mal nicht. Wieso denn? Nein, wir wollen heute mal mit etwas Neuem beginnen. Die Expertengespräche wurden ja schon vor längerer Zeit eingeführt. Wurden eingeführt, tatsächlich? Ja, tatsächlich. Nein, eine längst überfällige Form des Gesprächs, ich würde fast sagen, eine längst überfällige Institution wäre das Laiengespräch. Oi. Ja, wir wollen also über Dinge sprechen, von denen wir keine Ahnung haben. Oh. Mit Intelligenz kann man auch diese Hürde nehmen. Ach so. Ja, der Meinung bin ich. Wovon auch. Hast du Ahnung, David? Nee, warte mal. Ich habe mal. Ahnung vom keine Ahnung haben. Na, ich doch selber. Ich glänze förmlich im keine Ahnung haben. Stefan Schwarz aber auch, du, der sitzt jetzt hier und glänzt. Ja, oh Gott. Ja, dann lasst uns doch gemeinsam glänzen. Lasst uns zum Thema kommen. Das Thema lautet Laien. Ey, scheiße. Wie Udo Lindenberg immer gesagt hat. Warum scheiße? Ich denke, wir haben doch alle keine Ahnung vom Begriff des Laien. Das finde ich sehr schön. Oder hast du zum Beispiel eine Ahnung, wann und wo der Begriff des Laien eigentlich geprägt wurde? Bévignon? Kann ich mir nicht vorstellen. Avignon? Ich glaube, es war eher Chevignon. Nee. Doch, doch. Chevignon, Chez Avignon. Ey, scheiße. Aber willst du mich jetzt hier in Verlegenheit bringen? Ich kann ja kein Französisch. Du kannst kein Französisch? No, no. Manchmal ist es gar nicht wichtig, Ahnung zu haben. Stefan, beneidenswert. Kannst du Französisch? Ich habe einen super Text, wie man Frauen rumkriegt, geschrieben jetzt. Und? Mit Französisch? Auf Französisch? Ja, sieht mal an. Toll. Ja. Ist jetzt aber nicht unser Thema. Das denke ich auch. In dem Gespräch. Chevignon, die Prägung des Begriffs des Laien in Chevignon. Es war so, dass 1251, 1252, so genau kann man das heute nicht mehr feststellen. Ja, da kam es zu der Schlacht bei Chevignon, ne? Die berühmte Schlacht bei Chevignon, ein Gefecht, in dem sich die Soldaten des Maître Corbeau und die Diener des relativ mitteldosen Großgrundbesitzers Serge Gainsbourg gegenüberstanden. Serge Gainsbourg? Genau, Serge Gainsbourg. Ah, Serge Gainsbourg sagen können, ist die große Kunst. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage aber auch, oder? Ich habe einen super Text, wie man Frauen rumkriegt, geschrieben jetzt. Ja. Ist doch aber gemein, oder? Wieso? Na, da zweifelt man doch gleich an seiner sexuellen Ausstrahlung. Na, ich jedenfalls. Ja. Lasst uns zum Punkt kommen, der Begriff des Laien, die Schlacht bei Chevignon. Ja. Es handelte sich ja, wie gesagt, um eine Auseinandersetzung zwischen Maître Corbeau und Serge Gainsbourg. Und zwar war es eine Streitigkeit um Grundbesitz, einen Rübenacker. Ja. Wie es damals so üblich war, stand es einer der beiden Parteien zu, die Wahl der Waffen vorzunehmen. Diese Partei wurde per Losverfahren ermittelt und das Los entschied zugunsten Maître Corbeaus. Der springende Punkt war nun, dass sich seine Armee für eine damals völlig neuartige Waffe, nämlich das gesprochene Wort entschied. Natürlich. Die Lakaien des Serge Gainsbourg wirklich gar nichts anfangen konnten. Es kam also zu einem sehr kurzen Wortgefecht, das Maitre Corbeaus Armee mit dem simplen, aber wirkungsvollen Ausspruch "Macht euch vom Acker" schnell für sich entscheiden konnte. Die Lakaien des mittellosen Großgrundbesitzers waren in die Flucht geschlagen. Serge Gainsbourg war den Acker los und seine Lakaien hießen von nun an Laien. Denn der Verlust des Ackers schlug sich auch nieder im Terminus des Lakaien. Nee? No. Glaubst du nicht, dass es so war? Weiß ich nicht. Gut, wir haben keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Nee. Verabschieden wir uns für heute. Ja. Wollen wir uns verabschieden? Keine Ahnung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hallo nach Deutschland. Das war ja echt jetzt Sprechfunk hier als Essenz. Hört man ja nicht gerne, wenn das so konzentriert kommt. Da aber im Text selbst kaum systemkritische Bemerkungen jetzt drin war, habe ich mir gedacht, muss man vielleicht wenigstens die Sterne hinterher spielen, die sowohl systemkritisch sind, als auch eins der für mich immer so schwerfallend auszusprechenden Worte beinhaltet. Ich habe vorhin mit meiner Kollegin Sabine Warmann draußen resoniert darüber, welche Worte man so sagen kann und so. Und dann hat sie gesagt, ach, ich kann ja nicht mal zum Beispiel Titten sagen. Und dann hat sie gesagt, Titten kann man doch sagen, Titten ist okay. Und dann habe ich Titten gesagt, dann hat sie gesagt, sag mal Ficken. Und dann habe ich gesagt, nö, sag ich nicht. Und jetzt aber die Sterne. Und jetzt kann ich dir dabei einfach vorlesen. Fick das System. Ja. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuem Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet und sind produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zu gedröhnt besser als nichts. Atmosphäre verdorben, in den Luftschacht gepisst. Verflixt. Ist das der Eingang, den der Architekt benutzt, oder nimmt er die Hintertür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit, oder findet man nur seine Spur? Sie ist das Mitarbeiterin, oder kommen Sie zweimal die Woche mit Tim nach der Revolution, totale Freiheit. Du kannst wissen, wen du willst, was willst du denn? Nur kein Pathos, ratlos, harmlos, kein Pathos. Tote werfen keine Schatten, keine Parolen, keine Blöden wie die. Fix das System. Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit, oder findet man nur seine Spur? Kommen Sie zum Postdienst als Mitarbeiterin, oder kommen Sie zweimal die Woche mit hin nach der Revolution, totale Freiheit. Du kannst ficken, wenn du willst, was willst du denn? Fick das System. Fick das System. Fick das System. Fick das System. Fick das System. So wird deutlich, dass Körper, Kultur und Sport mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus untrennbar verbunden sind. Na, ist aber schön, wie der Genosse Ulrich die Sterne abmoderiert hat. Hallo, wer bist denn du da? Hallo? Sag mal, hier wird unerlaubt gelacht. Hallo? Hallo? Ihr Kichermäuse. Jetzt wollte ich echt mal, wie alt bist denn du? Hallo? Oh Mann, aber voll aufgeregt gewesen, junge Frau. Tag, wer bist denn du? Tag, ich bin der Mario. Tag, Mario. Ja, hallo. Jetzt will ich ja bloß mal, das Thema ist klar, ja? Ja, klar. Auskennen, hallo. Wo kennst du dich mit irgendwas aus? Ja, ich wurde heute zum Facharbeiter für Bodenkosmetik ausgebildet, ja. Na, das interessiert mich jetzt doch nicht so. Kannst du so unbeschwert ficken sagen zum Beispiel? Ja, kein Problem. Ja, wie alt bist denn du? Ich bin 25. Ah, nee, ich möchte mich nicht mit Leuten unterhalten, die einfach so ficken sagen können. Tag, hallo. Ja, hi, Kutner. Kannst du einfach so ficken sagen zum Beispiel? Ja, ficken. Ja? Jo. Das macht ja keine Probleme? Kannst du das doch an der Anwesenheit, wenn jetzt Frauen dabei sind, zum Beispiel sagen? Naja, da kommt jetzt schon schwerer raus. Ja, wann sagst du das hauptsächlich? Naja, mit Kumpels. Ach, wenn ihr dann aber über Frauen redet? Ja, manchmal. Oh, das ist aber nicht schön. Wieso? Na, weiß ich nicht. Na, jetzt sind immer vier, wie alt bist du? 15. Och, vier verschwitzte 15-Jährige. Ja, so eine Runde. Und da kommt man jetzt vorbei, sagen wir mal, als gut aussehende junge Frau und hört jetzt da mit so die Köpfe zusammengesteckt, die Kleinen, wahrscheinlich die Haare wahrscheinlich nicht gewaschen, ja? Und dann hört man die so tuscheln und dann hört man bloß so ficken zum Beispiel. Naja. Meinst du, dass das schön ist? Pff, nee, eigentlich nicht. Nee? Was würdest du lieber sagen dafür? Oh Gott. Ey, frag mich nicht solche schweren Dinge, ey. Ey, na, das kommt aber noch auf dich zu. Ja, du wirst irgendwann auch mal mit dieser Tätigkeit konfrontiert werden und du wirst händeringend, verschwitzte junge Menschen händeringend nach einem Wort suchen dafür. Oh, pff, weiß ich nicht. Und das kann sich da jetzt aber nicht in Ficken erschöpfen, oder? Vielleicht, ja, schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Was, aber ey? Zur Schule gehst du. Ja. Und hast du das Gefühl, dass sich die Schule irgendwie aufs Leben vorbereitet? Manchmal schon. Ja, aber jetzt offensichtlich, weil das betrifft, nicht so. Ja, naja. Vielleicht solltest du mal versuchen, das im Deutschunterricht zu thematisieren. Was? Ja, dass du das mal versuchst, im Deutschunterricht zu thematisieren. Ja, dass man für, sagen wir mal, wichtige Tätigkeiten, die man macht, auch Worte also jetzt übt, Vokabeln lernt quasi, aber Deutsch, ja, nicht Fremdsprachen, Vokabeln lernt Worte für Tätigkeiten, derer man vorhat, sich irgendwann mal zu befleißigen im späteren Leben. Naja, aber ich weiß nicht, ob ich da unsere Deutschlehrerin so rumkrieg. Naja, das könnt ihr ja versuchen, als demokratischen, massenhaften Prozess irgendwie in Gang zu setzen. Ja, als Marsch durch die Institution Schule. Dass ihr euch zusammentut, dass ihr Flugblätter macht, Wandzeitungen, ja, und einfach auf diesen eklatante Leerstelle im Deutschunterricht hinweist, ja, und so eure Lehrerin vielleicht konstruktiv versucht, da zu bewegen, mit einzubeziehen, ja, dass ihr, sagen wir mal, Schüler, Arbeiter und Soldaten und Schülerräte gründet und sagt, darüber müssen wir mal reden. Ja, und aber denn die Lehrerin mit in den Schülerrat, mit Arbeiter, Soldaten, Schüler und Lehrerinnenrat mit reinwählt. Ja? Ja, die könnte man mal probieren. Das wäre ein Vorschlag. Vielleicht setzt der, du bist ja jetzt nicht alleine? Ja. Nee, ihr habt sicher einen Computer in der Nähe? Ja, logisch. Ja, dass ihr vielleicht jetzt erstmal ein kurzes Grundsatzprogramm schreibt, dass ihr morgen vorbereitet in die Schule geht und da auch konzentriert auftreten könnt. Ja, eure Kräfte bündelt. Ja. Ja? Wunderbar, vielen Dank. Die jungen Menschen, du. Ja, da die kriegen wir, da machen wir alle Berufsrevolutionäre, machen wir da draus. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, hallo. Na? Na, mit Na ist hier aber kein Gespräch zu öffnen bei mir. Was soll denn da sein? Ja, was heißt, was soll denn da sein? Okay. Zack, zack, fliegt man raus aus der Leitung. Schwupps, so schnell geht das. Hallo? Hi, Kuttner. Wer bist denn du? Ich bin Erik. Erik, wovon hast du richtig dezidiert, konzentriert, manierierte Ahnung? So richtig, wo bist du ein Auskenner, wo man sagt, Erik, das ist doch dieser Auskenner. Wie Auskenner? Na, Auskenner. Na, sag mal, hast du ungefähre Vorstellung, was du hier für einen Sender hörst? Wie heißt denn der Sender, Fritz? Wie heißt denn jetzt die Sendung hier? Wir wollen das mal ganz eingrenzen. Sprechwort? Richtig. Simon mit Kuttner. Ja, genau. Und das Thema dieser Sendung heißt, das Thema? Das Thema heißt Auskennen. Ja. Und du hast jetzt aber angerufen. Und du heißt? Erik, hab ich dir schon mal gesagt. Erik, jetzt sind wir beim kleinsten gemeinsamen Nenner angelangt. Der kleinste gemeinsame Nenner heißt heute Erik. Prima. Ja, größter gemeinsame Teiler. Moment, das wird mir zu viel. Ja, mir auch gerade. Ich gerate hier ins Schwitzen. Erik, wo kennst du dich aus? Mit vielen. Mit vielen? Was bei dir am häufigsten heute vorgekommen ist? Warten. Scheiße. Na, ich hab das aber nicht gesagt. Und aber wenn dann nur in Notwehr auf Anrufer. Und da wird angebracht. Also Erik, so kommen wir nicht weiter hier. Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Ich bin David. Du bist David? Ja. Bist du jetzt ein neuer David? Ah nee, vorhin war ja Daniel. Nee, ich bin der David auch von letzten Dienstag. Ja, schön. Ja. Schön, David. Du bist ein Auskenner. Ich bin Auskenner. Woran kennst du dich aus? Naja, wie gesagt, im Karpfenangeln. Im Karpfenangeln? Die alte Leier. Ach, immer noch dasselbe. Das ist ja toll, wie man mit einer Sache sich durch unzählige Blue Moons hier durchquälen kann, ja, oder? Kein Problem. Ja, bringst du deinen Karpfen immer unter, wenn du rufst du öfter auch mal anderen Kollegen an und egal worum es geht, Karpfen? Ja, klar. Ja? Fusions? Ich habe letztens auch angerufen, da war ich der König der Karpfenangler. Das war, weiß nicht, wer wir mit jetzt waren. Bei ein paar Kollegen bei M zu Lücke war ich auch schon unter. Ach so. Ach, dann ist deine Karpfengeschichte aber schon völlig abgegriffen. Ja. Ja, und der Karpfen hat schon... Nee, dann möchte ich mich jetzt nicht über Karpfen unterhalten. Hallo? Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Ich bin Claudia. Claudia? Ja. Claudia. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschrocken. Warum? Ich habe jetzt mal angerufen und zwischendurch so hat es mal so getutet und irgendwann hat es dann aber so getutet, als ob es besetzt wäre. Ja. Dann war ich halt besetzt und habe dann wieder angerufen. Ah ja, das ist so eine komische Schaltung. Ich glaube, nach 3 Minuten, zack, fliegt man immer wieder raus aus der Leitung, oder? Echt? Weiß ich Hat nicht. Hat das ungefähr 3 Minuten gedauert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, vom Telefon, also vom Wählen, letzte Nummer, die 0, bis zum Besetzzeichen. Die sind, ach so, echt? Ungefähr. Claudia, wie alt bist denn du? Ich bin 17. Ja. Aber ich meine, vielleicht sollte ich jetzt keine Scheu haben. Kannst du zum Beispiel ficken sagen? Das hat mich vorhin voll bewegt, dass Sabine Warmann gesagt hat, sag doch mal und dann bin ich gleich ins Stottern geraten. Kannst du das sagen? Na, weiß ich nicht. Also ich denke schon, aber nicht immer wahrscheinlich. Sag mal. Ficken. Ja, kam auch nicht so überzeugend jetzt von dir. Wa? Kommt von mir, glaube ich, auch nicht so überzeugend. Ich sag's halt nicht so oft. Nee, was sagst du dann anstelle? Stattdessen? Ach je, ist gut, Ach je, gefällt mir. Na, weiß ich nicht, unterhalte mich dann nicht so oft drüber. Abschieben, sagst du? Abschieben? Weiß ich nicht, also... Mit jemandem abschieben? Ja. Jemanden abschieben? Mit jemandem. Mhm. Ah, das ist ja auch kompliziert. Wobei, abschieben ist doch schon eine weite, weite Umschreibung, oder? Ja, das passt, also so. Ja? Vieles so in Verhalten, oder weiß ich. Das ist ja im Grunde, wie wenn man, sagen wir mal, Kiwis hat und sagt, ach, was für leckere Speisekartoffeln. Ja, so ähnlich, obwohl die ja nicht unter der Erde wachsen. Naja, genau. Also, das hat wenig miteinander zu tun. Ja, das stimmt. Das ist auch nicht so viel. Ah, so, Claudia, wo kennst du dich aus, richtig? Na, ich habe immer das Gefühl, dass ich mich gut auskenne, dumme Fragen stellen. Ja? Also, sagen jedenfalls die anderen. Selber gewissermaßen schöne, dumme Fragen zu formulieren. Ja, so. Aber, mach doch mal ein Beispiel. Na, weiß ich nicht. Da kann ich kein Beispiel machen, wo es die meisten Leute sagen dann mal, Claudia, stell doch nicht so doofe Fragen. Und dass du mir jetzt mal eine Frage stellst, auf die mir nichts anderes übrig bleibt, als mit Claudi, stell doch nicht immer so doofe Fragen zu antworten. Na, vielleicht wieso dich alle Kuttner nennen und nicht mit Jürgen oder so. Oh, Claudi, stell doch nicht immer so blöde Fragen. Na, weiß nicht, das interessiert mich wirklich, weil so mit Hinternamen und so, alle duzen dich und... Du hast dich irgendwie so eingebürgert. Ja. Ja. Ich meine, gut, wenn ich Claudi hieße, dann würde ich mich wahrscheinlich Claudi nennen lassen, aber ich fand Jürgen jetzt nicht so einen Namen, der so attraktiv ist, oder wo ich denke, nee, nicht, dass er nicht attraktiv ist, wo ich... Hui! Hoi, hoi, hoi, da komme ich ja wieder ins Schleudern. Nee, wo ich aber dachte, dass, wenn man jetzt Jürgen hört, ja, dass es nicht treffend ist. So, ich meine, bei Namen haben ja, setzen ja auch mal so Assoziationen in Gang, oder? Ja, bei einem Rolf, da stellt man sich ja auch was Bestimmtes drunter vor. Also vielleicht was Unbestimmtes, aber was Bestimmtes Unbestimmtes. Und das ist bei Jürgen dann auch. Ja, und das bei Jürgen auch so, und das wäre eine falsche Vorstellung dann. Die man von dir haben kann. Genauso wie bei Rolf, würde man auch voll daneben liegen bei mir. Na, der gab's doch mal. Und aber bei Kuttner trifft ungefähr, trotzdem es immer noch weit genug ist. Ja. Ja, aber wenn man jetzt sagt, Kuttner hört und mich dann dazu sieht, ja, so, dann kriegt man schon zusammen und denkt man, ja, irgendwie könnte das zusammenpassen. Ja? Nee, während zum Beispiel Claudi finde ich bei dir relativ passend. Echt? Also, naja, Claudi finde ich eigentlich gar nicht so toll. Nee, ist aber jetzt kein super toller Name, aber das passt irgendwie, ja? Wenn du jetzt Samantha hießest, das würde nicht passen. Nee, das stimmt. Stimmt's? Ja, das stimmt. Ja? Claudi stimmt schon. Mhm. Ich meine, man passt sich ja wahrscheinlich in der Regel seinem Namen auch an, wie man sich auch Hunden anpasst und so. Ja? Ja, insofern seid ihr jetzt 17 Jahre zusammen, du und dein Name. Ja, das stimmt. Und du bist ihm jetzt schon ähnlicher geworden, aber man hat, glaube ich, auch die Chance, den Namen sich anzupassen. Aber das ist bei Jürgen schwieriger. Und bei mir, also bei uns beiden. Stimmt, Jürgen. Na gut. Claudi, dann danke ich dir erstmal sehr für deinen Anruf. Ja, okay. Ja, wir müssen jetzt gleich wieder nämlich Nachrichten machen. Alfons Zitterbacke steht hier schon wieder. Tschüss, Claudi. One, two, three. Klang noch voll wie Prinz Lights, oder? 1, 2, 3, 4. Sind Freakwater. Die singen immer von Saufen und von Zigaretten rauchen. There's a little black train, it's coming down the track. You gotta ride that little black train and it ain't gonna bring you back. You may be a barroom gambler, cheat your way through life. You can't that little black train or beat this final ride. You silken barroom ladies dressed in your worldly pride, you gotta ride that little black train that's coming in tonight. Your $1 million fortune mansion glittering white, you can't take it with you the train rolls in tonight. Get ready for your savior, fix your business right. You gotta ride that little black train that's coming in tonight. There's a little black train that's coming down the track. You gotta ride that little black train and it ain't gonna bring you back. 23 Uhr und 32. Info. Verzicht. Die Wehrpflicht in Frankreich wird ab kommendem Jahr abgeschafft. Das teilte Staatspräsident Chirac am Abend mit. Er will den Wehrdienst durch einen Freiwilligendienst in den Bereichen Sicherheit, internationale Kooperation und humanitäre Hilfe ersetzen. Geiselnahme. Zwei bewaffnete Teenager haben heute in Kanada 6 Schulkinder und einen Busfahrer in ihre Gewalt gebracht. Die Motive der Geiselnehmer sind unklar. Flughafenbeschluss. Brandenburgs Ministerpräsident Stolpe hat das Votum für Schönefeld verteidigt. Das Land habe Sperenberg als Großflughafen nicht gegen Bund und Berlin durchsetzen können. Der Bürgerverein Brandenburg-Berlin drohte inzwischen mit einer Klage gegen den Ausbau von Schönefeld. Störfall. Das ukrainische Atomkraftwerk Rivnenska musste heute zum zweiten Mal in diesem Monat abgeschaltet werden. Grund war eine defekte Dampfleitung. Nach Informationen der Behörden gab es keinen bedeutsamen Anstieg der Radioaktivität in der Umgebung des Reaktors. Vorwurf. Im Prozess um die Misshandlung von Vietnamesen durch Bernauer Polizisten haben erstmals deutsche Zeugen solche Vorfälle bestätigt. Zwei Frauen schilderten, wie im Frühjahr 1994 ein Beamter einen vietnamesischen Zigarettenhändler getreten und geschlagen hat. Sport. Das Endspiel bei der Fußball-Europameisterschaft der Junioren U21 in Barcelona bestreiten Titelverteidiger Italien und Gastgeber Spanien. Die Italiener besiegten Frankreich mit 1:0, Spanien schlug die Auswahl der Schotten mit 2:1. Wetter. Nachts niederschlagsfrei um 5 Grad, morgen wolkig, nur vereinzelt Regen, 14 bis 17 Grad. Verkehr. Und der findet nicht statt, alles frei, gute Fahrt. Aus unserer beliebten Reihe Konzerte unter deutschen Dächern präsentiert Fritz jetzt wieder junge Musikanten aus London. Valentin. Live in Cottbus. Donnerstag, 6. Juni in der Messehalle. Wenn E17 in Brandenburg. Dann Fritz. Fritz. Sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Another Mikey took a knife while arguing in traffic. Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. Then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. He got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. The images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Mm-hmm. Mann, lange genug der Song und dann habe ich hier doch wieder die Hälfte nicht auf die Reihe gekriegt. Was denn jetzt? Tada, tiri, trari, trara. Ah, ich doch noch auf die Reihe gekriegt. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Die Telefonnummer ist klar, oder? Potsdam 0331 74 81 110. Thema ist auch klar. Wovon man Ahnung hat. Wie habe ich Auskenner? Auskennereien. Ja, Auskenner. Auskenner sind gesucht. Aber von interessanten Sachen. Tag, hallo. Ja? Ja, hier ist Denne. Denne? Hm? Denne, Denne. Das ist eine großartige Gesprächseröffnung. Hm. Ja, was soll ich sagen? Ihr wollt wissen, mit was ich mich auskenne, wa? Ja. Hm. Mit dem Telefon. Was heißt denn mit dem Telefon? Wie kann man sich denn da auskennen? Kennst du den Unterschied zwischen ISDN und anders? Nee, ich kenne mir mit meinem Telefon. Kinder, du weißt nicht mal ISDN. Ja, Mann, ich weiß was. Mann, das ist aber peinlich, das nennst du Auskennerei. Ach, na, mein Telefon. Ja. Wie sieht das aus, du kennst dich mit deinem Telefon aus? Ja? Wie das aussieht, wenn du dich mit deinem Telefon auskennst? Ja, wie sieht das aus? Also ich stehe jetzt im Moment in meinem Zimmer und kann leider kein Radio mehr hören, weil jeden Tag noch im Auto gesessen und Radio höre. Und in meinem Zimmer habe ich leider kein Radio. Und wie das aussieht, dass ich mir mit meinem Telefon auskenne, würde ich mal einfach so beschreiben. Ich kann das im Dunkeln freie nicht bedienen. Also das würde ich einfach, sagen wir mal, als hohe Kunst des Telefonierens bezeichnen, aber nicht unmittelbar als Auskennerei, sondern das ist ja eher so ein blindes Umgehen mit Gegenständen, ja, deren Funktionen wahrnehmen oder in Gang setzen können, aber doch nicht mit Auskennen. Auskennen heißt doch jetzt gewissermaßen Struktur zu durchschauen, um die Geschichte wissen, ja, um Wirkungsweisen, Kausalitäten kennen, sowas alles. Aber das trifft ja bei dir überhaupt nicht zu, was das Telefon betrifft. Denn sei ruhig an der Stelle ruhig ein bisschen beschämt und sei nicht nur beschämt, sondern sag es auch, dass Leute sich an, also jetzt andere Anrufer an deiner Haltung der Selbstkritik ja ein Beispiel nehmen können. Ich bin sehr, sehr beschämt. Denn ich danke dir für diese Selbstkritik hier. Das war sehr schön, das war richtig rührend, zu Herzen gehend. Ja, ich weiß. Ja, Betroffenheit auf den Gesichtern, die mich hier umgeben. Mhm. Ja. Komm ich eigentlich bei dir auch so schlecht an wie du hier? Nee, du kommst hier so gut an, ja? Voll ins Herz bei mir. Da gibt ja doch wieder aufmunternde Stunden bei mir. Denne, ich danke dir. Du bist echt großartig und Denne, bleib so. Ja, wirklich? Ja, immer ein bisschen beschämt, aber großartig. Ja. Denne, Hut ab. Wenn das Kind hier das oben ist. Ehrlich, von deiner Sorte gibt es viel zu wenig. Mensch. Hast du schon eine Freundin? Hast du vor, Kinder in die Welt zu setzen, groß zu ziehen? Mhm. Ja, und ihnen, sagen wir mal, all die guten Seiten deines Charakters mit auf den Lebensweg zu geben? Ach, weißt du? Ja. Denne, macht es. Mhm. Ich meine, ich wisse, die hätten ins Geld, Kinder, aber mach es. Hilfe, hallo? Ja? Hallo. Jetzt stellt er sich dumm. Denne, ich bin doch ein bisschen enttäuscht von dir. Tschüss, tut mir jetzt leid. Ja, komm, sagt mal, dass es ein bisschen ins Geld geht. Und dann fangen sie an, sich doof zu stellen. Tag. Ja, Tag, Jürgen. Hallo, wer bist denn du? Ah, schade, er hat mich erkannt. Ah ja, doch, schon erkannt. Womit kennst du dich denn aus? Ach ja, eigentlich so richtig gar nicht. Ich bin ehrlich. Ach, dann ist aber jetzt nicht schön, hier anzurufen. Muss ja, ich ja mal wirklich sagen. Nee, denn jetzt müsstest du mal wieder beschämt sein wie Denne. Nee, ich wollte dir die Frage sagen, die der Hörer an dich gestellt hat. Welche? Was hat denn mir gestellt? Ja, der hat gefragt, ob du am Freitag in der Volksbühne endlich noch zu deinem Bier gekommen bist. Ich war da am Freitag an der Volksbühne. Ja, kannst du mal sehen. Aber das war die Frage. Das ist eine gute Frage, das ist eine rätselhafte Frage. Ja. Auf die mir die Antwort leicht fällt. Oder war ich irgendeinem Freitag? Dann war der an einem anderen Freitag. Ja, du wolltest das wissen. Ach so, das ist ja, der hat die Frage in der vorigen Woche gestellt. Und ich war ja jetzt in der vorigen Woche am Freitag, war ich nicht in der Volksbühne. Nee, auf den Freitag kann er sich ja nicht bezogen haben, weil der in der vorigen Woche am Dienstag die Frage gestellt hat. Und ich ja in der vorigen Woche am Freitag nicht in der Volksbühne war. Aber vielleicht in der vorvorigen Woche am Freitag durchaus in der Volksbühne war. Also hast du nun dein Bier bekommen? Ja, das weiß ich eben auch nicht mehr. Ach, das ist peinlich. Na, siehst du, ich habe trotzdem aufmerksam zugehört und habe kein Katzenklo sauber gemacht, aber ich habe Nico gesehen und das war schwer. Wieso hast du Nico gesehen? Ja, ich sehe ihn. Bist du als weiße Frau durch dein Zimmer gegangen? Ich sehe nicht, hat eins, nee. Mit einem Fahrrad in der Hand? Nee, wo, haben die irgendwo den Nico-Film im Fernsehen gesehen? Heute, endlich. Ach, ist das ärgerlich. Ja, ich habe ihn aufgenommen. Aber ja. Ich habe trotzdem noch zugehört. Ach, und der Kollege Auerbach sitzt draußen und guckt stieren Blickes in den Sat1-Fernseher. Ja, das hat mir so leid getan. Ich habe schon angerufen, aber... Ah, das die Prügel hinterher. Durch. Und das wollte ich dir eigentlich nur sagen. Ja, dann danke ich dir sehr für den Anruf. Ja. Bin selber beschämt. Bitteschön. Und denke, ich muss jetzt das Tempo, was Kollegen Auerbach betrifft, ein bisschen zurücknehmen. Sonst, weil der, ich sehe gerade, dass er doch irgendwie wohlgestalte Oberarme hat, ja. Die Bizeps treten, die Fettschicht ist ausgesprochen dünn, ja. Die Haut, durch die Haut direkt hat man eigentlich einen ganz guten Blick auf die unmittelbare Struktur seiner Oberarmmuskeln und die versprechen doch Unheil. Peter Auerbach, du bist echt ein super Techniker und es macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Ja? Und du musst jetzt nicht spielen mit deinen Oberarmmuskeln. Das reicht, wenn wir uns freundschaftlich kollegial zuzwinkern und so ein bisschen buffen, einen Stoß in die Seite. Ei, ei, ei, ei. Oh, jetzt der knabbert sich jetzt schon den linken Zeigefinger blutig. Als Omen, als Vorzeichen auf dit. Wie das Gespräch nach der Sendung mit ihm verlaufen wird. Ah, ich guck lieber in eine andere Richtung. Gibt ja auch nette Richtungen hier. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, der Auerbach, der sagt, der hat mich hier wieder völlig durcheinander gebracht. Nur durch sein blödet, penetrantes Muskelspiel. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Der halbautomatische Anrufbeantworter, ja, der lässt jetzt seine most sexiest voice erklingen unter der Telefonnummer 721 39 32 in Potsdam. Potsdam hat die Vorwahl 0331 721 39 32 und bei dem können dann alle Anrufer, die jetzt hier nicht durchkommen, können bei dem anrufen und sich da sexy Stimme ins Ohr träufeln lassen und selber können ihre Auskennergeschichten. Ich bin verflucht, guter Auskennerin, auf Band sprechen und wir hören uns, haben dann das Vergnügen, das zu Beginn der nächsten Sendung gemeinsam zu hören, worin sich Fritz Hörerschaft auskennt. Blöd ist, wenn ich jetzt in Richtung Anrufbeantworter kicke, dann ist unvermeidlich Peter Auerbach auch im Blickwinkel und das lässt dann meine Stimme doch immer wieder stocken. Ah. Hey. Ja? Ja, längst auf Sendung und nichts gemerkt, oder? Nee, es tut mir leid. Naja, das ist ja schon mal verändert. Das verändert sich doch, wa? Wenn ich jetzt hier Knöpfchen drücke und du praktisch on air bist. Ja, das ist lustig. Dann muss ich dir doch anders anhören im Kopfhörer, im Telefonhörer bei dir, oder? Ja, hab ich schon gewundert. Aber du hast ja nicht gemeldet und dann... Hab ich schon gewundert. Bist du von der Küste oben? Ja, das ist richtig. Ist ja aber auch schön, diese Dialektvielfalt, die ja hier in der Sendung auch von mir gepflegt wird. Ja, ist ja im Grunde, glaube ich, auch ein botanischer Garten deutscher Zunge hier in der Sendung zu bewundern. Ja, das freut mich. Ja, vorhin waren schon Regensburger Bayern da. Die Sachsen-Fraktion fehlt noch ein bisschen. Und ja, natürlich auch, was ganz selten ist, ist so dieser Harz, wo sie noch so ein R sprechen können. Ja, das liegt mir nicht so, aber... Nee, mir auch nicht. Wie heißt denn du? Na, ich Bastian Weber. Bastian Weber. Bastian? Ja, Weber eigentlich so. Bastian Weber. Ja. Eigentlich Weber oder eigentlich Bastian? Eigentlich mehr Weber, ne? Weber, aber das sind ja jetzt eher so die Kumpels, oder? Deine Freundin wird dich doch nicht Weber nennen. Ja, die nennen mich Weber, ja. Deine Freundin? Nein, meine Freundin, Kumpel. Und hast du deine Freundin? Nein. Das heißt, du hast ja keinen, der dich Bastian nennt, außer jetzt die Mutti. Du bist jetzt, du bist an deinen Nachnamen gefesselt. Na, Kumpels nennen mich Weber, wa? Und ja, na, ist klar, weil das also Jungs sind und weil die ungefähr gleichaltrig sind und wenn ihr dann so auf dem Schulhof da rumbufft und mit den Ranzen euch über den Kopf schlagt, ja, dann wirst du nur Weber genannt. Das sind alle super raus mit den Ranzen. Und das wäre doch aber auch schön wahrscheinlich, wenn jetzt so eine weibliche Stimme, ach du Basti, sagen würde, ja, oder? Das ist ja das Schlimme. Ja, ist doch so eine Sache, von der man auch träumt, oder? Das ist ja das Schlimme, die sagen wir Basti. Da kriegt man immer Minderwertigkeitskomplexe. Wenn so Mädchen sich Basti nennen? Ja, das da kriegst du Minderwertigkeitskomplexe? Ja, hallo Basti. Naja, das ist ein bisschen komisch, wa? Jetzt nicht, wenn man da mal Kutti oder so sagt? Ich meine, da kommt es irgendwie so, also... Wenn es wirklich eine nette Frau ist, ja, dann kann die sagen, was die will. Dann kann die auch Scheißerchen sagen. Ich wäre immer noch glücklich. Ja, da hast du eigentlich recht. Du nicht? Und du bist dann irgendwie so eitel, du denkst, ja, dann soll die aber selbst ordentlich Sebastian sagen. Nein, so schlimm ist das ja nun nicht. Mann, ist die Auswahl bei dir so groß, dass du jetzt irgendwie, sagen wir mal, nach Vornamennennung dich zwischen verschiedenen Frauen aus entscheiden könntest? Und sagen, die nehme ich nicht, weil die sagt immer Basti? Na, so schlimm ist das ja nun nicht, ne? Na, die Ahnung habe ich aber auch, du, dass das so schlimm nicht ist, oder? Nee, ich bin ja nicht Erotikman, der hier sich zwischen 95 Frauen da welche aussuchen kann. Basti? Ja? Du hast jetzt bis jetzt auch wirklich, weiß Gott, also jedenfalls bei mir, nicht den Eindruck erzeugt, wie wenn du jetzt Erotikman wärst. Danke. Ja, aber genau das habe ich eigentlich vorher schon angedeutet. Ist aber schön, dass du das jetzt ganz explizit selber nochmal ausgesprochen hast und mir damit auch die Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen. Na süß. Andererseits ist das, kriegst du da nicht Minderwertigkeitskomplexe? Nö, ich bin ja an anderen Sachen ganz top. Na gut, was sind denn die anderen Sachen? Ja, so jetzt so Briefmarkensammlerei, da kenne ich mich eigentlich aus mit. Und die Pflanzen haben es bei mir auch gut. Was für Ding? Die Zimmerpflanzen. Nee, Zimmerpflanzen, dafür ist meine Mutter zuständig. Das sieht man nicht so. Basti? Ja? Ja, du kannst jetzt, komm ruhig vor unter der Bettdecke, ja? Die Mutti wird schon nicht schimpfen, wenn sie ins Zimmer tritt. Die Mutti ist ja gar nicht da. Basti, hat die Mutti dir ein Kissen aufs Gesicht gelegt? Nee, wieso? Klang ihm so. Nö. Nee? Nö. Oder sind die Kartoffelchips doch etwas groß geraten für den süßen Basti-Kindermund? Ja, ich wohl die wat, du. Ja, was machst du? Ich wohl die wat. Was heißt denn das? Na, ich will dir was, mein Gott. Du willst mir was? Was willst du mir? Du kannst mir mal was. Ja, ich glaube auch. Ja, aber du willst ja aber mal nur was. Ja, und weißt nicht, wenn du mal was kannst. Ja, so ist es nämlich. Ja, so ist das Leben. War total kompliziert. Ja. Basti. Ja. Ich danke dir sehr für den Anruf. Ja, ich dir auch. War, glaube ich, einer der Bizarren heute. Der Bizarren? Nun ja. Ja, erstmal nachkicken, was das heißt, wa? Tschüss, Basti. Ja, tschüss. Basti. Ja. Ist doch toll, oder? Ich bin echt ein Junge, den du kennst, der dich Basti nennt. Ja, das freut mich auch. Und ohne, dass du Minderwertigkeitskomplexe haben müsstest. Ja. Ja, die musst du aber doch haben, weil du bist ja nicht Erotikman. Ja. Ah, die Sache, ne? Das Leben ist hart, wa? Ist auch voll widersprüchlich, wa? Das ist mein Reden. Basti? Ja? Ey, echt noch einen letzten Tipp. Lass dich nicht mit Frauen ein. Das macht das alles noch mal viel komplizierter. Und du siehst ja, dass es schon mit Jungs komplizierter noch ist, oder? Nee, Frauen sind doch top. Na klar sind die top, aber die machen ihr redet alle durcheinander. Kannst du mir glauben? Naja. Aber Basti, wenn du nicht hören willst, bitte musst du ihn fühlen. Okay, tschüss, Basti, hören, ne? Meinetwegen, ist mir doch egal, verpfusch doch dein Leben, mach du doch, kann ich doch auch nichts dafür, ist nicht mein Problem. Nachtrag zur letzten Sendung, da wurde ja nur französische Musik gespielt, das ist jetzt Françoise Hardy und das ist echt eine ganz große, die ist schon seit Ewigkeiten im Schlagersängergeschäft, bestimmt seit den 60er Jahren und neulich hat sie ja mit dem einen Typen, wahrscheinlich weil die dann irgendwie doch auch einen Sinn für gut aussehende nette junge Männer, im Grunde werdet ihr auch eine Möglichkeit mit mir mal eine Single zu machen, hat sie sich jedenfalls aber dann doch wie viele junge Frauen nicht für mich, sondern für Damon Albarn von Blur entschieden. Aber, und insofern dann zack, aus Frankreich quasi über den Kanal hin, die Brücke zum Britpop geschlagen. Und jetzt hat sie eine schöne neue Platte, die fast auch ein bisschen Britpoppig klingt. Ja, nicht ganz, aber ganz ohne Blur vorgelegt. Françoise Hardy, richtig eine erwachsene Frau, seit 20 Jahren im Geschäft und trotzdem großartige Songs. Fais mouche, essaye que reste de moi. Ich muss jetzt mal hier, tut mir leid, über François die rüberzureden, eine technische Ansage machen. Im Anschluss wird jetzt gleich, aber das erkennt man ja dann selbst, das Expertengespräch zu hören sein. Das war jetzt bloß ein kurzer dramaturgischer Hinweis. Die eigentliche technische Ansage besteht in der Ansage der Telefonnummer des halbautomatischen Anrufbeantworters und in dem unvermeidlichen Hinweis darauf, dass er selbst gerne behauptet, the most sexiest answering machine under the sun zu sein. Wer jetzt also gewissermaßen sich selbst in Pidgin Englisch qualifizierenden halbautomatischen Anrufbeantworter hören möchte, der muss die 721-3932 anrufen, 721-3932 in Potsdam und da seine Geschichte, ich kenne mich voll aus mit Ansagen, ja, 721-3932. Ich heiße dich hier erstmal herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Du bist ja, du bist nicht nur Spezialist, sondern was man so nicht vermutet hätte. Du wirst jetzt hier quasi outet. Du bist, hör auf, an dem Mikrofon da rumzuruckeln. Ich versuche gerade eine. Es gibt also Sachen, mit denen ich definitiv überhaupt nicht Sprechhaltung auskennst. Du bist aber eigentlich auch ein Auskenner. Ja. Ja, das ist ja auch das Thema der heutigen Sendung. Meine Frage ist ja, womit man sich auskennt. Im Grunde soll so eine kleine, früher hieße das, hätte das Sowjet-Enzyklopädie des Auskennens ja heißen, ja, dass man dieses Feld des Auskennens von ganz in allen Extremen vermisst. Auf die Sowjetunion werden wir noch zu sprechen kommen. Nun bist du selber ja recht vermessen und ein Auskenner. Mhm. Insofern ist es jetzt sehr günstig, dass du jetzt hier im Studio sitzt. Stefan, womit kennst du dich denn eigentlich aus? Mit Spritzsalmlern. Mit Spritzsalmlern. Könntest du Salmlern. Jetzt vielleicht Salmlern. Nicht, also es gibt zwar Spritzsalmler-Sammler, aber du warst Spritzsalmler-Sammler? Ich war Spritzsalmler-Sammler und nicht nur Spritzsalmler-Sammler, sondern auch Spritzsalmler-Züchter. Ich habe sie nämlich gezüchtet, die Spritzsalmler. Ja. Das erleichtert das Sammeln ja enorm, ja? Wenn sich die Sammlungsobjekte selbst vermehren. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, weil Spritzsalmler Teufel der Spritzsalmler scheißt immer auf den größten Haufen, nehme ich an. Wenn man ganz viele Spritzsalmler hat, dann vermehren die sich natürlich auch ganz viel. Ist wie mit dem Geld. Ja, man muss natürlich immer aufwischen, weil es Spritzsalmler sind. Und wenn man sie in einem Aquarium hält, dann ist meistens der Platz um das Aquarium rundherum befleckt mit Aquariumwasser. Ja, was zeichnet denn den Spritzsalmler aus? Ich will dich jetzt quasi abtesten. Ja, ich kenne mich wirklich aus. Also der Spritzsalmler paart sich auf eine ganz außergewöhnliche Art und Weise, die in der Fischwelt ihresgleichen sucht. Er springt nämlich in Paaren an ein über dem Wasser befindliches Blatt, wenn es dann die beiden Spritzsalmler hält, oder im Aquarium auch an eine dazu angefertigte Glasscheibe, springt eben an eine Gegenständlichkeit oberhalb des Wassers und paart sich dort, legt dort auch die Eier ab. Die Eier werden befruchtet und das spritzsame Pärchen flutscht wieder ins Wasser zurück und verbringt die Zeit bis zum Ausschlüpfen der Jungen damit, die dort oben abgelegten Eier, die dem Zugriff von räuberischen Fischen, aber auch anderem Ungetier entzogen sind, verbringt diese Zeit damit, diese Eier mit dem Bespritzen von Wasser, also das Wasser anspritzen, frisch zu halten. Ja. Und dann fallen die fertigen Kinder, fallen dann runter. Ja, nach einer Zeit, die mir nicht mehr erinnerlich ist, also nach ein paar Tagen oder Wochen, sind die dann ausgereift und fallen ins Wasser und beginnen dann ihr Spritzheimler-Leben aufs Neue. Ja, da hätte ich ja dann sowieso gleich die Frage, ob einem das jetzt für das eigene persönliche Leben auch was bringt, wenn man sich jetzt in so einem Bereich auskennt. Also sexualtherapeutisch jetzt in direkter Linie nicht, weil Springen... Weil du in einer Altbauwohnung wohnst und die 4,20 Meter dann doch eine Hürde sind, die paarweise zu überbrücken, nicht so ohne weiteres möglich ist. Ja, sowohl das Springen als auch das Spritzen kommt zwar vor, aber natürlich nicht in der ineinander gekoppelten Art und Weise. Habermas. Habermas, ich kenne mich ein wenig mit Jürgen Habermas aus, was man von Jürgen Habermas mit dich betreffend nicht behaupten kann, aber Jürgen Habermas, der berühmte Frankfurter Philosoph, der Fortführer der großen Tradition der Frankfurter Schule, hat ja einiges beigetragen zur zeitgenössischen Philosophie. Ja, vielleicht solltest du jetzt nicht so rumsalmlern, sondern auf den Punkt kommen. Kannst du dir belegen, dass du dich mit Jürgen Habermas auskennst und wie? Ja, ich kann mich an eine Stelle erinnern, die ich in seiner Habilitationsschrift, die er 1969, glaube ich, auf den Markt geworfen hat, das ist Erkenntnis und Interesse. Da habe ich gelesen, wie die Reflexion einem Besteigen einer Leiter gleicht, wo man bei du bist heute aber sehr üppig, was so Sexualvokabeln betrifft, merke ich gerade. Aber er hat die Reflexion, glaube ich, auch zitieren, einen anderen Philosophen zitieren, hat er die Reflexion verglichen mit der Art und Weise, eine Leiter zu besteigen, wobei man die Sprossen, die man schon bestiegen hat, zerbricht und hinter sich wirft. Ja. Ja, das fand ich sehr interessant. In seinem Werk, das 1974 erschienen ist, in der Rekonstruktion des historischen Materialismus unter anderem, findet sich für mich eine ähnlich anregende Passage, die ja auch etwas damit zu tun hat, dass etwas zerstört und zerbrochen wird. Er sagte, dass nämlich neben den vielen Ressourcen, die die menschliche Gattung in ihrem Dasein, in ihrem zivilisatorischen Prozess schon verbraucht hat, unter anderem jetzt das Zeitalter dran wäre, in der die Ressource Sinn sozusagen zur Neige geht. Und das war aber ein Satz, der einen wirklich tatsächlich zum Nachdenken zwingt. Habermas hat immer wunderschöne Bilder gefunden und ich habe mir vorgestellt, wie dieser Sinn in Sinnsteinbrüchen da liegt und nun abgebaut wird, bis er eines Tages in erschöpften Sinnlagerstätten sozusagen der Zivilisation erschöpft wird. Wir wollten ja, also um auch ein bisschen Lebenshilfe zu ermöglichen, den Zuhörern auch systematisch oder methodologisch vorgehen. Worin unterscheiden sich denn jetzt wirkliche Auskenner von Leuten, die vorgeben, sich auszukennen mit irgendwas? Kann man das, ohne dass man sich selber damit auskennt, mit dem Thema, um das es geht, kann man da unterscheiden zwischen wirklichen Auskennern und vorgeblichen Auskennern? Ja, ich glaube schon. Also das, wenn man das Gespräch jetzt nochmal Revue passieren lässt, dann merkt man, dass ich zu jedem der angegebenen Stichpunkte tatsächlich nicht nur ein paar Stichworte parat hatte, so ein Konversationswissen, sondern dass ich immer so kleine Details im Kopf hatte, persönliche Erinnerungen, und das ist etwas, woran man den Auskenner erkennt, weil er sich natürlich eine gewisse Zeit lang mit dem Thema tatsächlich intensivst und leidenschaftlich beschäftigt hat, aber er hat es dann wieder sein lassen, deswegen also ist er nur ein Auskenner und kein Experte. Nicht nur rumsalmlern über so ein Thema, sondern tatsächlich auch köstliche Anekdoten zum Besten geben können. Ja, kleine Querverweise. Aber da wollte ich dich ja nochmal nach Habermas fragen. Eine köstliche Habermas-Anekdote noch? Ja, du kennst dich ja noch mit anderen Sachen. Oh, Stefan, ich will dich jetzt hier nicht. Ah, nein. Der Sohn von Jürgen Habermas hat ein schönes natürlich Buch über ganz viele Leute einfach an deiner Kompetenz zweifeln, an deinem Auskennertum, was Habermas betrifft. Der Sohn von Jürgen Habermas, Tilman Habermas, hat ein schönes Buch über Brechsucht geschrieben. Die Bibel der Bulimie? Ja, sowas ähnliches. Ja, das ist jetzt eine der köstlichsten Habermas-Anekdoten, die ich weiß nicht, ob da so ein Vater-Sohn-Verhältnis irgendwie aufscheint, aber das ist schon sehr interessant. Ja. Der Ausgangspunkt war: Vater, du kotzt mich an. Ich kann mich erinnern, dass Habermas hat mal in Halle, ich glaube irgendwann in den 80er Jahren in Halle, das war ein singuläres Ereignis, weil westdeutsche Philosophen nicht zuhauf in den Osten kamen, in Halle gelesen und ich wollte da mitfahren. Aber saß auf einer Parkbank, ein Buch aufgeschlagen. Hatte meine Philosophiedozentin schon gefragt, aber es war kein Platz mehr im Auto frei. Also ist ein frustrierendes Erlebnis eher gewesen. Was wolltest du mit Habermas Auto fahren? Nee, ich wollte mit nach Halle fahren, um Habermas live zu hören. Ich habe ihn noch nie live gehört und er ist ja jetzt auch alt, vielleicht werde ich ihn nie live hören. Gut, du kennst dich aber noch mit mehreren Sachen aus. Spritzsalmler haben wir, Habermas haben wir, ja. Fletcherismus, das Stichwort Fletcherismus muss an der Stelle natürlich genannt werden. Ja, ja, wer halbwegs vertraut ist mit deiner Biografie, so wie ich es bin, dem fällt natürlich bei mir Gedanken an Stefan Schwarz, ja, der immer sich durch dünne Speichelfäden in den Mundwinkeln, ja, durch so ein Geräusche und so auszeichnet, fällt sofort das Stichwort Fletcherismus ein. Stefan Schwarz, da bist du ein Auskenner. Ja. Viele werden überhaupt gar nicht wissen, was Fletcherismus ist. Was ist es denn? Also der Fletcherismus, also der wird tatsächlich, in Deutschland wird er tatsächlich wie Fletschen geschrieben. Also Fletcherismus, also wie Zähnefletschen. Ja. Das liegt daran, dass von Borsodi, das war ein Dresdner Ernährungsphysiologe. Ja, Borsodi, der berühmte Dresdner Ernährungsphysiologe. Ja, der hat den Fletcherismus in Deutschland in den 20er Jahren populär gemacht und der hat das eingedeutscht, um das sozusagen der deutschen Zunge anzugleichen, deswegen heißt es bei uns wirklich wie Fletschen. Ja, vielleicht wollen wir jetzt nicht weiter Salmland, sondern... Ja, und Fletcher, der hat sich der Bekämpfung der Esssucht gewidmet und hat gesagt, die Leute essen zu viel, weil sie die Nahrung nicht richtig aufschließen und hat gesagt, wir können die ganzen Hungersnöte dadurch vermeiden, indem wir die Nahrung so lange einspeicheln und durchkauen, bis der flüssige Speisebrei im Mund tatsächlich durch den unwillkürlichen Schluckreflex, wie auch bei Babys noch funktioniert, mit in die Speiseröhre hineingerissen wird sozusagen. Alles, man soll sozusagen nicht willkürlich essen und willkürlich schlucken, sondern man soll es so lange einspeicheln, bis es von selber nach unten gesogen wird. Und alles, was man nicht einspeicheln kann, soll man wieder aus dem Mund herausgeben. Das ist vielleicht Was kann man da nicht einspeicheln? Naja, es gibt schon Sehnen und Knochen und so, die man auch nach stundenlang einspeichert. Ja, einspeichern kann man sie nur, weich werden sie nicht. Ja, ja, sie werden nämlich nicht zum Speisebrei. Ja. Und das hat aber seltsamen Effekt noch bei Fletcher selbst, ja? Fletcher selber, das ist ja immer das Merkwürdige bei diesen Ernährungspäpsten. Einer von diesen Rohköstlern ist ja auch beim Obstpflücken von der Leiter gefallen und hat dadurch sehr, sehr früh verschieden, obwohl er eigentlich sehr alt werden wollte. Und ähnlich war es bei Fletcher, er ist auch nicht besonders alt geworden, ist irgendwie in Stockholm oder Kopenhagen an einer Lungenentzündung gestorben. Aber man sagte, in seinen letzten Jahren hätte er das Fletschern so gut beherrscht, das Einspeicheln der Nahrung, dass er quasi überhaupt keinen Stuhlgang mehr hatte. Er hatte keinen Stuhlgang mehr, weil er so wenig Nahrung aufgenommen hat und sie so gut zerkaut hat, dass er keinen Stuhlgang mehr benötigte. Er brauchte es nicht. Sein Dickdarm war überflüssig, hätte sich sozusagen das Gedärm entfernen lassen können. Also die liegen aber volle Pulle alles über die Blase dann, ja? Also werden da noch Flüssigkeitsmengen bewegt. Ja, ja, das denke ich schon, dass da noch einiges ausgeschieden wurde. Und die Grundthese quasi, weniger essen, mehr kauen. Mehr kauen, ja. Ja, super. Hast du selber irgendwie mal längere Zeit praktiziert, außer dass du immer so ein bisschen... Ich habe das mal eine Weile gemacht, aber habe festgestellt, dass durch dieses sehr lange Kauen irgendwie die Kaumuskulatur natürlich extrem trainiert wird und man... Ach, das gibt dann unschöne Effekte im Gesicht. Nicht so sehr die breiten Backen, das wäre noch so ein kantiger... Backen, aber so, dass jetzt so bestimmte Muskelstränge, die sonst völlig im Verborgenen arbeiten im Gesicht eines normalen Menschen, dass die dann hervortreten mit einer Penetranz. Nee, ein kantiges Gesicht wirkt ja eher männlich apart und kann natürlich auch bei Frauen irgendwie Erfolg kantig wird, aber wenn jetzt so zwei so eine Muskelröhren an der Seite darunter... Dazu muss man sich mit Muskeln ein bisschen auskennen. Da kommen wir wieder zum Bodybuilding, wo ich mich auch gut auskenne. Der Gegenspieler des Kaumuskels ist nämlich ein Muskelstrang im Augenbrauenbereich. Ja. Und das heißt, wenn man sehr viel kaut, kriegt man sehr starke Augenbrauen, was nach einer Weile so aussieht. So ein Schimpansen? Ja, so ein Neandertaler. Ja. Trainieren die eigentlich auch die Gesichter, die Bodybuilder? Also sagen wir mal jetzt unterm Hals runter, dass sie da irgendwie alle dünne Haut und viele Muskeln und so, das ist klar. Aber im Gesicht selber? Kaum, im oder? Gesicht selber nicht. Also markante, ich meine, das wäre, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich in den 90er Jahren auch noch mal kommt. Also das Gesichtsbodybuilding. Also dass man versucht irgendwie die einzelnen, es gibt ja irgendwie Dutzende und Dutzende Gesichtsmuskeln. Also Körperressourcen schonen und jetzt nur Gesichtsmuskeln. Ja, das setzt natürlich voraus, dass man entsprechende Gerätschaften hat, also so kleine Gerätschaften, die man so anklemmen kann, wo man dann das Jochbeinmuskulatur irgendwie... Oder so Nasenflügel, gewaltige Grinsmuskel zum Beispiel. Ja. Aber es gibt tatsächlich schon ein Gerät, womit man den Nackenmuskel, also der ist ja nicht direkt im Gesicht, Stefan. Nee, aber der so ins Hinterhaupt läuft und den kann man trainieren mit so einer Art, sieht aus wie ein Haarnetz, wie so eine große, wie so eine Lederkappe. Und da liegen dann die Bodybuilder auf dem Bauch, auf so einer Bank, haben so eine Lederkappe auf und an dieser Lederkappe, an so einem Eisen, hängt dann irgendwie das Gewicht. Ach, Stefan Schwarz, mit dir könnte man endlos plaudern. Können teilweise Nackenmuskeln, teilweise mit 50 Kilo Gewichten dann im Nacken trainieren. Endlos könnte ich mich mit dir unterhalten, wenn es dann Spaß machen würde. Du kennst... Au! Oh, das hat wieder gesessen, oder? Ja. Also jetzt laufen doch Tränen aus meinen Augenwinkeln. Ja? Mhm. Wieder voll unter die Linie der getreten, die bei dir durch die Brustwarzen markiert wird. Der hat gesessen, ja. Was war das letzte Stichwort? Trachtenerkennung. Habe ich auch nachgelesen jetzt über dich. Da gibt's ja lange bizarre Artikel, die in denen du also selbst manchmal mit Barett und mit so lustigen Mützen und so selber als einer der großen Trachtenerkenner des End-20er Jahrhunderts gefeiert wirst. Wir haben mal einen Teeabend gemacht beim Haus der Deutsch-Schwedischen Freundschaft. Trachtenrad. In Schwerin war das. Ja? Und da habe ich den ersten Preis beim Trachtenrad. Alle 15 Trachten der einzelnen sowjetischen Unionsrepubliken erkannt. Kannst du die selber jetzt noch rekonstruieren? Die sind mir nicht mehr so geläufig. Also ich weiß nur, dass es gab so ein Nord-Süd-Gefälle. Also zum Norden hin, also in den baltischen Republiken, wurden die Trachten immer schmuckloser, immer gerade. Immer karger, weil ja dann auch immer noch der Regenmantel rüberpassen muss. Ja, das kann mit den Windverhältnissen zu tun haben, dass also die Borten und Ornamente dann natürlich abgefetzt wurden bei den baltischen Stürmen. Und in Deutschland hat es da auch so ein, was jetzt so Trachten betrifft? Nee, ich habe ja eine außergewöhnlich schöne Freundin in der Zeit meiner Jugend gehabt und bin auch außergewöhnlich klein und schmächtig und habe natürlich in den Kneipen mit von daher sind es zwei Trachten, die du eigentlich unterscheiden kannst, Ich habe natürlich, wenn ich mit diesen Freundinnen irgendwelche bäuerlichen Diskotheken besucht habe, also eine Vielzahl von Trachtenprügel kennengelernt, also die darauf hinaus liefen. Die kannst du alle fein unterscheiden. Mir diese wunderschönen Freundinnen abspenstig zu machen. Die andere Tracht ist ja die wahrscheinlich die Spreewaldtracht, die erkennst du sicher auch. Das sind und wenn du die Wahl hast, würdest du immer lieber eher die nehmen, trotzdem ja relativ selten Spreewaldtrachten angeboten worden. Aber ich kenne mich noch ganz gut mit Phimose aus, zum Beispiel. Also zum Beispiel. Alter, Zimmerpflanzenexperte. Ja, ich kenne mich sehr gut mit Phimose aus. Also dass zum Beispiel Männer ohne Stefan Vorhaut. Schwarz, das ist ein Kapitel deines Lebens, was ich eigentlich verschweigen wollte. Du bist sicher einer der größten derzeit lebenden Vorhautverenger. Wir wollen hier aber, würde ich dich bitten, nicht allzu sehr ins schmerzhafte Detail gehen. Ich danke dir hier für deine Anwesenheit. Ich wollte jetzt aber schön, ein gewaltiges Plädoyer für die Vorhaut halten. Wenn du die Hände auf den Tisch nehmen könntest. Tschüss, Stefan Schwarz. Tschüss. Noch einen Gruß in Spreewald nehme ich an. Hallo nach Deutschland. We'll be right back. kennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 110. Stimmung hier bei mir. Das ist ja das Tolle an Kurt Cobain, dass er im Grunde ein Charakter ist, ungefähr aus dem Holz geschnitzt wie Kim Il-sung, egal was er macht. Das ist immer gleich ein klassisches Werk geworden und das bewundere ich an Kurtchen so sehr. Und dass er aus Seattle kommt, wo ja auch der Jimmy begraben liegt. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ach Kinder, jetzt macht er ja so ein Affentheater. Wer bist denn du? Hi, ist Grit. Oh, da, Udo, aber du, ich war jetzt schon richtig jetzt ganz fuchtig. Wenn jetzt anderthalb Sekunden hättest du Verzögerung gehabt und dann zack, vielleicht sofort Wom, Ende. Ja. Grit, warum rufst denn du hier an? Hast du ja nicht, zum Beispiel ja kein Interesse, sagen wir mal, an jetzt Most Sexiest Answering Machine Voices? Nee, eher nicht. Ehrlich nicht? Nee. Hoi. Da stockt er jetzt doch ein bisschen. Da hat er, sieht er aus, wie wenn er vom Schluck aufgeschüttelt wird, der halbautomatische Anrufbeantworter. Hm. Ist er ja jetzt ein bisschen muffig. Aber wer jetzt... Egal welchen Geschlechtes, männlich oder weiblich, Interesse hätte, wenn sich mal die Ansage, die Stimme, die, ich sage dem einfach, man hat es mir aufgeschrieben, ich lese es vor, Most Sexiest Answering Machine of the World zu hören, der muss die 721 39 32 anrufen, das hat insofern sowieso, macht es Sinn, als, dass jetzt hier die Leitungen besetzt sind und wer jetzt hier nicht durchkommt, der hier von vornherein einen Besetzzeichen hat, der kann sich in seiner Not, er ist ja auch so ein Seelentröster, an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden und da dann seine Auskennergeschichte erzählen. Die wird dann auf Band aufgezeichnet und wir hören sie uns am Anfang der nächsten Sendung an. Grit, bist du noch da? Ja, ja. Ja? Ist doch toll, wa? Man hängt am Telefon und muss selber ja nicht reden, sondern die Gegenseite redet, redet, redet, redet, redet. Ist doch schön, ne? Ich hab aber auch ein schönes Thema, wo ich Auskennerin bin. Ach, wo denn? In Sachen Sommer. In Sachen Sommer? Na, wir haben ja aber eben gehört, dass wer sich auskennt, wer sich wirklich auskennt, ja jetzt nicht nur vorhebt, sich auszukennen, dass der auch immer ganz köstliche Anekdoten zum Thema, wo er sich auskennt, zu erzählen hat. Naja, ich habe nur so bestimmte Vorstellungen von Sommer und die haben sich irgendwann mal erfüllt und die sind ja, ist es ja irgendwie nicht so dolle. Also, deswegen glaube ich, dass ich mich auskenne. Kritik, muss jetzt ehrlich mal sagen, das macht jetzt nicht einen besonders ausgönnerhaften Eindruck. Wieso? Ja, wieso nicht? Ach, jetzt muss ich hier immer noch Eindrucksrechenschaftslegung machen. Naja. Ich habe jetzt bloß meinen Eindruck geschildert, ohne den jetzt begründen zu können oder zu wollen. Naja, okay, also... Grit, Grit, Grit, Grit, Grit, Grit, Grit. Hast du nicht, ja keine so Hobbys? Was? Hast du ja keine Hobbys? Ja, Sommer doch, denke ich. Na, das sieht ja dann, sag mal, drei Viertel des Jahres sieht ja dann doch trist aus, ja? Wenn man jetzt Sommer als Hobby hat. Wie weit denn? Haben sie zu Hause dann so Infrarot- und UV-Lichter? Ja. Und ein bisschen Vogelsand in die Wohnung gestreut, ja? Dass es so weich knirscht unter den barfußigen Füßen? 30 Grad. Unter den barfußigen? Die Lampe ist in der Ecke, an der Decke. Ja. Und scheint immer so aufs Bett runter und ich denke mir immer, Sommer. Die Decke ist natürlich blau mit so kleinen Schäfchenwolken. Aha. Hm. Und irgendwo von ferne kommt ein Meeresrauschen. Mensch. Und dann verstreut Musik. Grit, ich verstehe nicht immer, dass die Anrufer nicht versuchen, wenigstens den Eindruck zu vermeiden, der bei mir immer gleich, also dass bei mir so ein Zweifel entstehen muss an der Anruferschaft. Wieso? Dass es nicht irgendwie umgangen werden kann. Da sag mal, nehmen wir an, ich würde jetzt jemand anrufen und sagen, ey, bei mir ist immer 30 Grad zu Hause und jede Menge Vogelsand auf der Erde. Würdest du da nicht denken, dass er wirklich vielleicht einen kleinen Schatten hat? Da würde ich vielleicht mal hin und vielleicht hat er dasselbe Hobby, also dann könnten wir dem Sommer freuen. Ach so, ja, na gut. Das könnten wir dann jetzt so ein gemeinsam machen. Vogelsand auf der Erde nicht so Freund. Echt nicht? Der krümelt ein bisschen im Bett wohl. Ja, klar. Wer nie sein Brot im Bett aß, wenn ich war, weiß nicht, wie Krümel pieken. Genau. Grit, ich danke dir. Hast du den Vogelsand auch im Bett? Ja. Und so kleine grüne Graspflanzen. Und Marienkäfer. Im Bett? Ja, klar. Und Fische. Die schwimmen hier so hin und her. Und ab und zu plätscher ich mal so. Grit? Ja. Wollen wir doch lieber erst ein bisschen Schluss machen jetzt? Ja? Ja. Danke. Okay, ciao. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Ah, Mensch, ich hab'n dran. Mensch, aber eine Frau. Ja, ich hab'n dran. Sag mal, die Pose hat doch geruckelt. Raus mit der Leine. Zack, da hängt er dran, echt? Ja, genau, da hängt er dran, ja. Ja. Ja, weiß jetzt ich aber ja nicht so posen. Ja, ich versuch's schon seit Stunden. Wer bist denn du? Ich bin Astrid aus Cottbus. Astrid aus Cottbus, du hast aber ein forschendes Stimmchen. Immer vorneweg. Ja. Muss ja sein, ne? Ja? So, als Wirtschaftsingenieur. Ach, ich wollte gerade sagen, hat doch ihre gute Seiten gehabt, die Pionierleiterausbildung. Ja, genau. Als Wirtschaftsingenieur? Ja, also angehender. Ich rufe hier so von der Ausland. Sag mal, darf ich schnell mal die Nummer, also, dann können wir mal Zeit lassen, oder? Welche Nummer? Hä? Nee, du rufst von der Uni an. Ja. Da können wir uns Zeit lassen, sag ich. Ja. Ja, die Uni zahlt, oder? Ja, nee, ich zahle das selber. Ich rufe eigentlich richtig vom Wohnheim an. Nee, ich wollte nochmal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Wieso mir? wie heißt du nochmal? Astrid? Ja. Ey, wir sind jetzt nicht alleine, trotzdem, wir nur beide miteinander sprechen, da hören viele andere Leute dazu. Das ist mir doch eigentlich egal. Ja, mir aber nicht. Ach so. Nee, ich bin ja darauf angewiesen, dass viele zuhören. Aha. Ja, ansonsten könnten wir uns ja beide zu Hause, ich zu Hause in der Mulle und du im Wohnheim in Cottbus und dann könnten wir ja so ein bisschen plauschen, wa? Ja, klar, dann rückt die Privatnummer rüber. Das wäre doch gut, sag mal, den Kopfhörer so aufs Kissen legen und dann kann man richtig das Ohr rufflegen und dann voll entspannt und kann so tuscheln. Naja. Stundenlang, ja? Naja. Und vor allem, wenn du anrufst, noch länger. Oh. Naja, ich weiß ja nicht, mit der Zeit wird's da, glaube ich, ein bisschen unbequem auf diesem Lautsprecher. Und dann kommt drauf an, was du sagst. Ich wollte die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter nochmal sagen. 721-3932. Aha. Also, Astrid? Ja? Das geht jetzt nicht in deine Richtung. Kinder, ja. Ihr seid aber ein ungehöriges Volk. Ich sage hier Telefonnummern an und da sollte doch der unbedingte Reflex, wie bei bei Pavlovschen Hund, der dann gleich fletscherismusmäßig voll die Spucke im Mund sammelt, sollte man doch denken, dass die Nummer gleich gewählt wird. 0331 721 3932. Ein netter halbautomatischer Anrufbeantworter, dem man mir Schichten erzählen kann, Bären aufbinden und alles ja, mögliche. Ja, oh, mächtige Bären nur. Ich habe mir das schon angehört. So, Astrid, du bist eine Auskennerin, ja? Ja, eigentlich schon, ja. Worin denn? In Pferden. In Pferden, ja. Ja. Wie kennt man sich denn da so in Pferden aus? Naja, so Zucht und Wesen von Pferden und wie man sie reitet und wie man sich mit ihnen versteht und solche Sachen. Und wenn dir jetzt auf der Straße so ein Pferd entgegenkommt, dann könntest du schon voll gleich so eine Charakteranalyse, eine kurze machen, weil du das richtig im Blick hast, ja? Ja, auf jeden Woran Fall. Woran erkennt man denn, erkennt man schon mit dem Gesichtsausdruck, sagen wir, bösartige Pferde? Auf jeden Fall. Ne? Ja? Woran denn? Na, an den zurückgelegten Ohren. Also, dass sie richtig flach am Kopf anliegen. Daran Pferd. Das ist ja bei mir nur auch der Fall. Na gut, du bist ja kein Pferd, nehme ich mal an. Nee, aber wenn du mich jetzt so auf der Straße jetzt sehen würdest und siehst, hey, der Typ hat aber voll flache, anliegende, kleine, süße Ohren. was würdest du dann denken? Naja, was weiß ich, dass du vielleicht in deiner Kindheit so eine Ohrenanlegeoperation durchgemacht hast. Ach echt? Ja. Und dann ist aber blöde, was du da denken würdest. Sag mal, ich hab dir zahlreiche Brücken gebaut. Ich hab von süßen, kleinen, schnuckligen Ohren gesprochen. Naja. Ja, ich meine, du hättest jetzt irgendwie anlegen, da hättest du sagen können, okay, der Kerl ist bösartig. Und ansonsten hätte aber auch sagen können, ach, ist das ein Knuddelchen wahrscheinlich. Na, es kommt, glaube ich, dann auf den Rest drauf an. Also auf die Ohren guckt man eigentlich als Letztes. Astrid, was reitet, das ist ja jetzt gut bei einer, mit einer Pferdespezialistin, was reitet dich denn angesichts, sag mal, dessen, was sich zwischen und unter meinen Ohren befindet, da vom Rest zu sprechen? Na, man muss, bei Menschen muss man also mehr auf die Gesichtsmimik gucken als auf die Ohren. Ja, so wie die Augen ausschauen, ne, und wie der Mund dann ist, ob er fest aufeinander gepresst ist, die Lippen oder so. Kannst du dir vorstellen, wie mein Mund jetzt hier aussieht, oder? Na, weit geöffnet, stell ich mir mal vor. Wieso weit geöffnet? Naja, weil mit zusammengepressten Lippen kann man nun mal schlecht reden. Naja, aber jetzt in dem Moment, wo ich nicht rede, voll zusammengepresst, ey. Schmale Lippen wie ein Strich sehen die aus. Naja. Irgendwie ein bisschen frustriert. Wieso denn das? Na, weiß ich auch nicht, weil ich ein bisschen, irgendwie hatte ich mir das anders jetzt vorgestellt, das Gespräch. Irgendwie charmanter von deiner Seite. Naja. Und irgendwie auch von mir aus cooler. Naja. Muss ja sein, sowas. Ah, was muss überhaupt gar nicht sein, Astrid. Nee. Das ist echt eine faule Ausrede. Man macht irgendwelchen Mist und dann sagt man hinterher, muss ja sein, war nicht zu vermeiden. Nee. Das ist aber wirklich so. Meinst du, dass das Gespräch jetzt wirklich hätte so aus und weitergehen müssen, dass es nicht hätte von deiner Seite irgendwie, ach, netter, irgendwie, Natürlich. Den jungen Mann wollen wir jetzt mal bloß durch Telefonieren voll erobern? Dass das so hätte sein können? Naja, doch, eigentlich schon. Eigentlich bin ich ja auch lieb und nett. Ja, Astrid, aber das kam jetzt aber nicht rüber, du. Ich weiß nicht, ob das an der tristen Wohnheimatmosphäre sein da liegen nein, mag. Nein, hast du da jetzt, hast du ein Einzelzimmer oder liegen da jetzt 11 andere Wirtschaftsingenieusen da rum hängen an deinen zusammengekniffenen Lippen? Nur die Claudi sitzt auf dem Bett. Nein, ich wohne hier in so einem Luxus. Und was macht die da? Die sitzt auf dem Bett? Ja, und liest Matt. Habt ihr so Doppelstockbetten wenigstens? Nein, also richtig schon Luxus so mit. Wie sitzen die jetzt da, dass ich mir das mal vorstellen kann? Hat die so die Hände auf den Knien oder? Nee, so die Beine ordentlich runter? Ja, so Knie hochgezogen Knie hochgezogen und dann die Hände so drum gelegt? Ach, das Köpfchen auf den Knien? Ja. Ach, das ist jetzt aber doch ein schönes Bild. Naja, doch. Ja. So frisch geduscht und noch strahlend und so. Ach, frisch geduscht. Ja. Und noch so ein bisschen feuchte Haare aber auch. Ja, 100 ja? Punkte. Ja, und so genau. Und noch so verklebte Augenwimpern? Nein. Nee? Nein, wir doch nicht. Nee, ach, die schon wieder hochgebürstet. Ja, dass es attraktiv aussieht, wenn euch jetzt jemand sieht beim Telefonieren. Erwartet ihr denn noch jetzt, dass jetzt jemand vielleicht an die Zimmertür klopft und sagt, hey Mädels, ich habe hier noch eine halbe Flasche Billchen Rotwein. Na eigentlich schön wäre es ja schon, aber ja? Richtig erwarten tun wir es eigentlich nicht. Na dann wollen wir das mal gleich klarstellen, vielleicht hört jetzt im Wohnheim in Cottbus, hören da jetzt noch junge, energische Männer zu, die sich vielleicht sonst nicht richtig trauen würden. Wessen Klopfen würde denn jetzt von euch mit, sagen wir mal, freudigen Mienen beantwortet werden? Die 231. 231, wie heißt denn 231 richtig? Na, das ist ja doch ein bisschen Lageratmosphäre, die ihr da zeichnet, ja. 231 bitte mal vortreten. Jetzt sag mal den Namen, Vorname reicht, ne? Na, meiner ist Astrid. Nee, nicht deiner, sondern von der 200. Ach, ihr seid 231. Hier wohnen Astrid und Claudia. In der 231. Richtig. Ja, nee, ich wollte ja wissen, aus welchem Zimmer denn jetzt, sagen wir mal, die jungen Klopfer kommen müssten. Ach, oh je, oh. Na? Ich meine, wir kennen ja viele, aber... Ja, nee, dass wir die vielleicht so indirekt ein bisschen ermutigen. Vielleicht aus dem Vierer oder so. Was ist denn aus dem Vierer? Aus der vierten Etage. Aus der vierten Etage und welcher Studiengang so ungefähr? Naja, es wäre schon ganz nett. Nicht, dass da Verwirrung entsteht. Nein, es wäre schon ganz nett, wenn es halt Architektur wäre oder Architektur. Halt Wirtschaftsingenieurwesen, dass man so eine Grundlage hat, so eine Erzählgrundlage. Ach so, ja. Jetzt ganz neutral, jetzt nach Fachgebiet und ja nicht, sagen wir mal, jetzt nach, ihr habt jetzt ja nicht bestimmte junge Männer im Kopf. Nein, so dass man sagen könnte, ach, wenn es der Gerhard wäre, ja da würden wir die Tür aufmachen, wenn er klopfen täte. Ja, nee, nicht unbedingt. Nee. Also ich meine, gut, und mein Kumpel könnte kommen und so, ja, noch ein nettes Schwätzchen, das wäre schon, ja. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass jetzt irgendwie aber volle Rennerei ist da im Wohnheim, da ist ja kein Halten mehr. Nicht, dass wir wenn man die alle vor der Tür stehen und wir wollen schlafen. Derartig ermuntert wird, du Horrido. Ja, du bist schuld. kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielen Dank, Astrid. Ja, alles klar. Ja, tschüss. So, dann wollen wir mal jetzt, glaube ich, an der Stelle ist es durchaus angebracht, wieder ein bisschen Bildungsradio machen. Trotzdem wird überhaupt gar nicht rinpasst und man denken könnte, dass ich da einen Auskenner bin ich nicht. Ich bin bloß ein großer Verehrer und Fan Heiner Müller. Der liest jetzt zwei Dichte. Der glücklose Engel.

Der Bürgerverein Brandenburg-Berlin drohte inzwischen mit einer Klage gegen den Ausbau von Schönefeld. Störfall. Das ukrainische Atomkraftwerk Rivnenska musste zum zweiten Mal in diesem Monat abgeschaltet werden. Grund war eine defekte Dampfleitung. Nach Informationen der Behörden gab es keinen bedeutsamen Anstieg der Radioaktivität in der Umgebung des Reaktors. Sport. Das Endspiel bei der Fußball-Europameisterschaft der Junioren U21 in Barcelona bestreiten Titelverteidiger Italien und Gastgeber Spanien. Die Italiener besiegten Frankreich mit 1:0. Spanien schlug die Auswahl der Schotten mit 2:1. Verkehr. Den haben wir nicht, ist auch ganz falsch. Wetter. Nachts niederschlagsfrei um 5 Grad, am Tage wolkig, nur vereinzelt Regen, 14 bis 17 Grad. And now for our feature presentation. Fritz präsentiert die Band mit dem einen Hit. Und mit dem anderen auch. The Fugees. The Fugees, live in Berlin. Sonntag, 2. Juni im Metropol. Präsentiert von Fritz. Damit muss aufgeräumt werden. Now you kids gather around. Come in this house, there is something special going down. There's a knocked-out cat by the name of Frankenstein. He got a great big house and a friend who's 6'9". Now the moon is bright, time to take a check. Cause tonight's the night to see the monster day. Frankenstein. When the monster robs at the house of Frankenstein, his iron jaws go creep like a coffin made of pine. All the werewolves howl and the witches hum while the zombie on the voodoo drum at the midnight ball at the house of Frankenstein. Big Bay Cornegay mit House of Frankenstein. Von so einem komischen Sampler, Horror Hop heißt der. Da heißen die alle Voodoo Man und Werewolf und Jungle Hop und nochmal Werewolf und The Mortal Monster Man. Die werden wir, glaube ich, irgendwie demnächst immer noch wieder hören. Das ist echt eine klasse Platte. Ein netter, seltsamer Sampler. So, jetzt ist aber schon 8:30. Oh, oh, oh, das sind noch 22 Minuten und der halbautomatische Anrufbeantworter guckt böse und Peter Cypress Hill Auerbach guckt auch böse. Und der alte Muskelspieler sitzt wieder da und gibt mit seinen Bizeps an und teilweise sogar den Trizeps und den Quadrizeps und den Pentaceps. Es gibt so Worte, die sollte man nicht reden, wenn man so einen leichten S-Fehler hat. Vielen Dank, Kollege Auerbach. Ein Wort, was ich ja noch klar rausbringen kann. Peter Auerbach hat heute an der Technik seinen sehr nachlässigen Dienst. Ja, leider ist da das Prinzip des Leistungslohns, was den technischen Bereich betrifft, noch nicht durchgesetzt, sondern die sind im Grunde wie Bauarbeiter, ja, fester Mindestlohn, der ja nicht so schlecht ist, und dann da sitzt, da sitzen Sat 1 gucken und einen schönen Abend haben, nebenbei noch ein bisschen Radio hören und Katzenklo sauber machen wahrscheinlich. Oh, oh, oh, böse Blicke, böse Blicke. Peter, Peter, das war nicht so gemeint. Echt, ey, wir können uns doch gut leiden. Oh, ja. Der halbautomatische Anrufbeantworter, 721 39 32. Kinder, ruft da an und erzählt eure Geschichten. Wir haben jetzt hier nur noch ganz wenig Zeit. Das wird hier nichts mehr heute richtig. Hallo, siehst du? Ja, na, da hat's jemand gemacht und ruft jetzt wahrscheinlich drüber. 721 39 32 ist die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter. Den kann man anrufen, wenn man hier nicht durchkommt oder keinen Sinn darin sehen kann, hier durchzukommen und trotzdem aber ein Auskenner ist und, sagen wir mal, eine 6-Satz-Kurzgeschichte zur Auskennerei zu präsentieren. Die wird dann da drüben vom halbautomatischen Anrufbeantworter auf Band aufgenommen und wir können sie uns dann, und so werden die Sendungen dann auch verhakelt miteinander, ja, vom Thema der heutigen Sendung dann zu Beginn der nächsten Sendung oder irgendwann in der Mitte der nächsten Sendung oder irgendwie überhaupt, dann was hören. Ih, du lachst voll ansteckend, Peter Auerbach. Ih. Hallo, wer bist denn du? Da habe ich hier die ganze Zeit eh in der Leitung und er meldet er sich. Hallo? Sag mal, ist das Telefon hier kaputt? Hallo? Ja, hier ist Zitterbacke aus Rom. Grüß dich, du, ich habe hier gerade eine Platte vor mir und da euer Nachrichtensprecher doch angeblich der Typ sein soll. Der heißt aber Joachim Brendel oder so steht hier. Weißt du, wie unser Nachrichtensprecher heißt? Sag mal bitte. Wie heißt denn der? Thomas Prinzler. Ja, schade, dann war das nicht. Nee, aber Thomas Prinzler wird ja dargestellt von Joachim Brendel. Echt? Ja. Cool, dann kann ich ihm einen Tipp. Ja, du weißt ja, kick dir mal, Thomas Prinzler ist einfach quasi eine Legende, ja? Und viele, viele Sender in Deutschland wollen selber einen Thomas Prinzler haben. Und dann gibt's in Unterschied, so wie viele Leute, sagen wir auch, Alfons Zitterbacke lesen wollen oder so, ja? Und dann gibt's aber eben auch Thomas, wie Alfons Zitterbacke dargestellt wurde durch andere, ja. Durch Joachim Brendel, wird auch Thomas Prinzler dargestellt von, und das jetzt ist jetzt Lösung, Joachim Brendel. Wunderbar, ich hab ihn hier. Nee, ich hab ihn auch hier. Aber ich hab ihn in echt hier. Mach mal, dass man einen Stimmenvergleich machen kann. Ich schmecke mehr essen, viel an die frische Luft und wieder gut essen. Prost. Kannst du einigermaßen rüber? Na klar, das war voll Thomas Prinzler quasi. Also jetzt Joachim Brendel, also... Ey, ey, ey, wir wollen jetzt nicht Hörspiel machen. Hallo? Hallo? Hallo? Ziemlich. Hallo? Hey, hey, hey, hey. Hallo, Katja, hier ist Jasmin. Jasmin, ey, du hast aber auch so eine Ansprechverzögerung, du. Ja, tut. Wo sagt man denn eigentlich Ansprechverzögerung? Wobei, das ist doch ein technischer Begriff. Keine Ahnung. Ich glaube ja jetzt wie Journalisten, dann sollen die mir das erklären. Hallo, Journalisten. Aber ich habe eine Frage an dich. Hier, müsst ihr, warte mal, jetzt zeig erst mal Journalisten. Die müssen jetzt sagen, was eine Ansprechverzögerung ist. Rumpelt da nicht so an den Mikrofonen rum, das ist nicht professionell. Oder ihr landet doch bei der Zeitung später mal. Ist eine Ansprechverzögerung. Ist eine Ansprechverzögerung? Was sagt die junge Journalistin? Nein, gut, danke. Wo studiert ihr? In Leipzig. Naja, da kann man doch offensichtlich eine Menge lernen, was so wichtige praktische Fragen betrifft. Haben wir einen guten Eindruck. Hättest du jetzt auch gleich den Ehrgeiz, in Leipzig Journalistik zu studieren, Jasmin? Nein. Nee? Kam das nicht gut rüber? Ja, doch, aber ich weiß noch nicht, ob ich studieren kann. Ey, das sind zwei Imagepfleger hier. Jasmin? Ja? Bist du eine Auskennerin? Ja, aber ist ein guter Antwort. Ich wollte was fragen. Frag mal. Ich wollte fragen, wie das Stück heißt, was du immer am Ende deiner Sendung spielst. Das ist Gute Nacht heißt das Stück und stammt aus Franz Schuberts Liederzyklus Die Winterreise. Mhm. Und ist quasi Track One, wie wir im Radio sagen. Aha. Bevor wir unsere CD im Schacht versenken. Gut. Wie wir im Radio sagen. Dankeschön. Ja, fremd bin ich eingezogen. Das war alles, Jasmin? Ja, das war alles. Ach so, und dann wollte ich... Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen deprimiert. Du hättest ja wenigstens ein Kompliment für die Sendung verbinden können. Aber jetzt so fies und nüchtern einfach so abfragen und dann Danke auflegen? Nein. Guck ich mal vor, wie die Telefonauskunft. Aber ich wollte... Ja, und selbst die wird ja gefragt, hallo Fräulein, was machen Sie denn heute Abend nach dem Dienst? Ja, und dann sagt die, sie werden gleich die Ansage vom Computer hören. Und dann sagt die, die Kollegin vom Amt geht heute Abend nach dem Dienst nach Hause, aber mit so Computerstimme eben. Und man ist ein bisschen deprimiert. Also letzte Sendung hat Stefan Schwarz versprochen, ein Aufnahmegerät mitzunehmen. Zu seiner Verabredung. Ja. Ja. Ja, das Schlimme ist ja, na, erstens, also Stefan Schwarz, mit dem habe ich ja sowieso noch, ja? Der nervt ja. Aber ich meine, der ist hingegangen. Mhm. Und sie ist nicht gekommen. Und er war da mitten im Aufnahmegerät. Und du kannst dir vorstellen, der saß voll geknickt da, ja? Mhm. Ein Experte für Spritzsalmlatum, ja, der einfach für nichts und wieder nichts irgendwo hinbestellt und dann dort sitzen gelassen wird. Das ist nicht schön, oder? Obwohl sie sich ja auch richtig aufgedrängt hat. Ja, na, das kommt ja noch dazu. Sie hat sich aufgedrängt. Und geht dann aber nicht hin. Gemein. Jasmin, hättest du denn vielleicht Lust, dich mal mit Stefan Schwarz zu verabreden? Na, ich weiß nicht. Nee? Mit dem kann man schön reden über Fletcherismus, Spritzsalmler, Jürgen Habermas, Trachten und das Thema, was ich versucht habe zu unterbinden. Ja. Ja. Naja, gut, Jasmin, Interesse ist nicht so groß. Ja, nein. Tja, Jasmin, was machst du heute Abend, wenn du keinen Telefondienst mehr hast? Gut, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, was los? Na, was denn los? Ruf ich an, rufst du an. Na, siehste. Bist du ja... mal, was geht's denn heute? Nee, so nicht, aber nicht mit mir. Tach, das habe ich nicht nötig. Hallo, wer bist denn du? Hier ist der Felix. Felix, du bist ein Auskenner? Ja, ich kenne mich in verschiedenen Sachen ein bisschen aus. Aber eigentlich wollte ich dich mal bitten, spiel doch mal euer Adress-Jingle. Ich wollte euch da was schicken. Was für ein Adress-Jingle? Gibt's ja nicht. Von Fritz, der... Da kann ich dir nur ansagen. Postfach 909000, 14439 Potsdam. Hm, okay. Danke. Gut, dann haben wir, warte mal, ihr habt da halt noch ein paar offenstehende Fragen gehabt, zum Beispiel Ansprechverzögerung. Und ja, wo kommt denn her, Ansprechverzögerung? Im Relais, bevor das anzieht. Im Relais? Dann eine Verzögerung. Ach, kick an, da habe ich wieder Sachen Ahnung, von denen ich gar keine Ahnung habe. Mhm. Ist doch toll, oder? Genau. Hut ab, ey, ich bin, glaube ich, doch eine schillernde Persönlichkeit. Dann hat sie dich beschwert, dass noch keiner aus Sachsen angerufen hat. Hier ist einer. Wo denn da? Dresden. Ah, oh, Dresden. Hm. Ach du, das Dresdner Volk ist aber auch ein Pack. Kannst du die Dresdner auch nicht leiden? Kann die Bulettenfresser in Anführungszeichen nicht leiden. Wer sind denn die Bulettenfresser? Na, das sind die zwischen Dresden und den Fischketten. Oh. Ey, Herzchen. Findest du das okay, dass du mir jetzt hier so kommst? Tja, na, so kommst du auch. Na gut. Ja, und ihr. Das sollte jetzt ein interessantes Gespräch über, sagen wir mal, unterschiedliche Charakterzüge in den unterschiedlichen deutschen Landsmannschaften zur Folge haben. Ja, wo man einfach klarstellt, die Brandenburger, die sind so, ja, die Bayern sind so, die Dresdner kann Kinder leiden und die Berliner sind prima, dass man irgendwie da ungefähr hinkommt. Aber das ganz sachlich und nüchtern, ja, ohne dass jetzt eine herabgesetzt wird zum Beispiel. Gut, naja, aber. Ja, darauf kann man sich doch einigen, oder? Ja, dass die Dresdner irgendwie sind, die Dresdner, ich weiß auch nicht, oder? Hm? Auf alle Fälle seid ihr Berliner und Donner lieber als ja die Schnösel aus dem Westen da. Die. Na gut, lassen wir das. Der Wechsel hier. Dann habt ihr noch ESPN offen gehabt, das heißt auf Deutsche. Und Westberliner haben wir auch noch. Ja, ja, aber reden wir lieber über ESPN. Auch noch. Das heißt auf Deutsche, ich sehe da nichts. Was? Ich? Ich sehe da nichts, weil ich habe im Oktober vorigen Jahres beantragt und ja, vielleicht Ende des Jahres können Sie mir den. Ach so. Ah, siehst du, das ist ein typisch Dresdner Charakterzug, der jetzt hier rüberkommt von dir, muss ich ja mal sagen. Das ist ein typischer Telekom-Charakter. Nee, der ist ein bisschen landsmannschaftlich bedingt, glaube ich. Das ist dieses etwas leicht. Ja? Guck mal, wir forschen Berliner oder sagen wir, selbst Brandenburger würden schon sagen, ah, die Penner von der Telekom, zack, die hört aber mal voll ein Ding hinter die Ohren, so die Eierköppe hier, Gebühren erhöhen, aber nicht ISDN-Leitung legen können. So richtig forscht zur Sache direkt drauf zu, voll in Schritt, ja? Aber nicht, ach nee, und oh. Verstehst du? Ja, Na gut, was soll ich machen? Ich kann doch denen nicht hier nach streben, dass die endlich hier die Erde aufbütteln und eine Leitung rein. Nee, aber verbal kann man da sagen, ja. Zack, ey, den müsste man irgendwie die Ohren über den Kopf ziehen und irgendwie so schöne Beschreibungen, also schöne Beschreibungen der Wut und der Unzufriedenheit. Aber nicht immer einen an Honecker schreiben. An wen? Eine gute Frage. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Okay. Ey, schöne Grüße nach Dresden noch. Jo, zurück. Ey, ich war ja neulich in Dresden. Aha. Und hab mir so eine Homöopathenausstellung angekickt. Im Hygienemuseum? Richtig, im Hygienemuseum. Mhm. Ja, und die gläserne Frau nackt gesehen. Aha. Ja. Und Homöopathen, wie gesagt. Homöopathie. Das war interessant. Tja, ja, ich war zwar auch schon mal vor kurzem, aber da war die wahrscheinlich noch nicht. Naja. Ja, so spielt das Leben manchmal. Du, die enthalten euch eine Menge vor auch. Dafür haben wir auch noch eine gläserne Kuh da, die da rumsteht. Hm. Oh ja, wie ich die Wahl hätte. Ich danke dir schon mal für deinen Anruf. Hm? Okay. Tschüss, schöne Grüße nach Dresden. Jo. Ja, wenngleich ich jetzt so ein bisschen wurschtig war. Na, aber was? Muss ich ja. Kannst du, bist du deine Art so? Muss richtig, denke ich ja, ist ja meine Art so. Muss ich ja, ist ja Imagepflege. Macht mir keinen Spaß, aber muss ich ja. Hm? Muss ich ja selber drauf achten, macht ja kein anderer. Hab ja keinen Imageberater. Alles klar. danke, tschüss. Hm, Mann, oh Mann, manchmal rede ich voll Käse zusammen. Tag, hallo. Ja, schönen Abend. Wer bist denn du? Ja, das war ein kurzes Gespräch. Wie ich es eigentlich liebe, zack, gleich auf die Kernaussage. Ihr kommt, Tag. Guck mal. Ja? Hier ist auch noch ein Sachse. Oh, sag mal, das kommt ja jetzt auch nicht über. Hier ist auch noch ein Sachse. Ja, ja. Aber total überzeugend. Naja, nö, eigentlich nicht. Nee. Sag mal, bist eigentlich du wenigstens bist du ein Auskenner? Ja. Worin kennst du dich aus? In Frauen. Das glaube ich dir aber nicht. Ja? Nee, das glaube ich dir nicht. Warum nicht? Weil es gibt Landkarten, da sind alle Menschen eingetragen. Mhm. Ja? Also eigentlich Menschenkarten. Mhm. Ja? Und da sind aber viele weiße Flecken. Ja, unerforschte Gebiete. Und das sind alle Frauen. Ah ja. Ja, also wer da behauptet, sich auszukennen, ist ein Angeber. Wieso? Na wieso? Weil das definitiv weiße Flecken sind auf der Menschenkarte. Nee. Doch, doch. Nein. Na dann erschilder doch jetzt mal so eine Expedition in die Frau. Na, die Expedition in die Frau, die habe ich eigentlich fast jeden Tag. Ja, aber wahrscheinlich mit 20 tibetanischen Trägern. 29. Ja, und Sicherheit so angeseilt und Sauerstoffzelt und alles sowas. Und ja. Graupelkutten. Ja, falls das Wetter mal so harsch ist. Ja, ja. Gut. Und dann führst du wahrscheinlich auch ein Expeditionstagebuch. Mhm. Ja, könntest du uns jetzt mal aus deinem Tagebuch, was die Expedition in Frauenreihen betrifft, mal Aufschlüsse geben? Na, mein Expeditionstagebuch, das sieht Flora, Fauna, Klimakterium. Klimakterium, ja, das hat man gerade letzte Woche als Thema. Und Icke? In der Umschulung. Warten, schulen die dich auf Frauenarzt um? Ja, von Kfz-Mechaniker auf Frauenarzt. Kinder, ey, mit euch Brandenburger treiben sie aber auch ihr übles Spiel. Sachse. Mit euch Sachsen treiben sie aber auch ihr übles Spiel. Naja. Ja? Nee, hättest du dich nicht, hättest du doch lieber, naja, weiß auch ja, nicht, aber vielleicht, hättest du dich doch lieber auf Schlagersänger umschulen lassen. Das kann vielleicht auch noch passieren. Ja? Ja. Und jetzt aber doch, hast du dich doch für Frauenarzt entschieden. Konntet ihr euch aussuchen? Ist das jetzt Wahlfach von dir? Ja, das ist fast oder hieß nur entweder Frauenarzt oder Straße fegen? Ja, Frauenarzt war dann schon besser. Nee, ist schon klar, aber die Alternativen haben sie euch, für die Alternative haben sie dich gestellt. Naja, Alternativen, die muss ich mir erstmal erarbeiten. Die Alternativen? Ja. Also das war irgendwie richtig eine Wahl der Anstrengung, dass man dir überhaupt den Straßenfeger auch angeboten hat. als Wahlfach. Ja. Ja. Naja, den ganzen Tag unter Frauen, das ist auch nicht so. Warte, den ganzen Tag unter Frauen, sagst du? Oder über. Kann ja auch sein. Oh, jetzt sieht man nicht so an. Das klingt nicht so, deine gepresste Stimme lässt doch auf andere schließen. Ja. Ja. Naja, gut. Also ja, du siehst dich eher mit Naturgewalten konfrontiert, ohne aber dich da wirklich auszukennen. Ja. Also sagen wir mal, du könntest schon sagen, ja, ab und an kommt mal so ein Wirbelsturm an und reißt dich in die Höhe und lässt dich unsaft runterknallen, aber du bist jetzt nicht so ein Tornado-Bezwinger. Nee. Oder selbst nur ein Tornado-Auskenner. Nee. Also eigentlich nicht, dann sind wir genau an dem Punkt, an dem ich schon vor 3 Minuten war, ja? Dass ich dir das nämlich nicht geglaubt habe. Na ja. Aber wir haben das jetzt mal explizit dargestellt, das ist ja vielleicht auch lehrreich. Ja. Dann danke ich dir sehr für deinen... Darf ich noch ganz kurz sagen, dass ich die Conny grüßen will? Ja, dadurch, dass du jetzt eine Frau gegrüßt hast, ja, denkst du, da erhöhen sich vielleicht, sagen wir, ja, dann gibt sie sich nicht mehr ganz so abweisend Himalaya-mäßig, ja, die Conny. Ganz so abweisend. Naja, gut, drücke dir die Daumen. Durch so einen Gruß schrumpfen ja Frauen vielleicht auch gleich, sagen wir mal, auf das Level so von Müggelberge, ja. Die sind ja dann doch noch zu bezwingen. Hey, also, alter Frauenbezwinger, dann wünsche ich dir weiterhin viel Glück bei den Expeditionen. Okay. Ja, vielleicht solltest du doch mal ohne Träger versuchen. Einfach mal ganz alleine irgendwie der Naturgewalt ins Gesicht schauen, in die Augen schauen. Kann ich ja morgen früh mal probieren. Ja, gib dir mal Mühe. Und wenn du noch reden kannst, kannst du ja nächste Woche wieder anrufen, okay, ja? Und einen kurzen Reisebericht geben. Ja, vielleicht kann man auch so einen Film oder sowas drüber machen. Ja, meinetwegen, mach einen Film drüber. Oder machen dir, dann machen wir hier einen schönen Dierabend im Radio. Ja, Vortrag, ja. Ja, prima, würde ich mich sehr drüber freuen. Tschüss. Tschüss. Mann, hat man ja doch mal ab und an mit eigentümlichen Leuten zu tun. Hallo? Ja, hallo. Bist du ein Auskenner? Nee, das klingt nicht so. Echt. Ich muss jetzt mal sagen, du bist wieder, sei ehrlich, Stimmbruchfraktion, 15 Jahre. Richtig. Und morgen ist aber keine Schule. Doch. Ah, oh, das ist bitter. Ach doch, morgen ist Schule. Haha, na gut, dann kann ich wenigstens schadenfroh sein. Lass mich mal kurz was fragen. Nee, bist du ein Auskenner? Ja. Nee, na warum? Auskenner fragen doch nicht. Doch. Auskenner, denen die Quellen doch über vor Sachen, die sie erzählen wollen. Aus dem Öffnen von Milchtüten. Oder ey, aber zack, ich hab's doch erahnt. Das ist doch wieder eine Backpfeife wert gewesen. Hallo. Hallo, Großmeister. Na, ich krieg ja die Krise hier. Nach einer Stunde komme ich endlich durch. Sag mal, bist du weiblichen Geschlechts oder bist du 14? Ich bin weder 14, aber weiblichen Geschlecht und 23. Ja. Katrin ist mein Name. Weder, aber ist gut. Tag, Katrin. Hallihallo. Also ich bin hier der Großauskenner in Sachen Zwangsverstreckung. Was sagst du jetzt? Hey, ehrlich? Nee, glaube ich nicht. Kannst du glauben? Du bist eine Zwangsvollstreckerin? Ja, amtierend. Ach, ist das widerlich. Und? Und macht Spaß. Schadenfreude ist die schönste Freude. Ehrlich? Nee, ist Quatsch jetzt. Aber Auskenner bin ich trotzdem auf dem Gebiet. Aber Freude macht es manchmal nicht so unbedingt. Wie muss man sich denn da auskennen? Na, wie man sich... das sind die Leute, die am Gericht sitzen und Sendungs- und Überweisungsbeschlüsse loslassen oder die Leute zur eidesstattlichen Versicherung laden müssen. Das ist schon klar. Und deine eigentliche Auskennerei besteht darin, dir dann Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen? Nee, das macht der Gerichtsvollzieher. Da bist du jetzt auf dem falschen Dampfer. Ach so. Ach, du bist dann Schreibtischtäterin? Ja, eine Schreibtischattentäterin. Aber nicht nur Ortstermine können wir auch machen. Und wenn mal zu stickig im Büro ist, dann wird ein Ortstermin gemacht. So kann man es auch ausdrücken. Ja, wenn es so schön wäre, dann wäre es nicht schöner, aber so schön ist es leider nicht. Mann, oh Mann, da macht er jetzt aber keinen Spaß, mich drüber, mit dir drüber zu unterhalten. Och, komm, bin ich ja gleich so voll deprimiert. Ja, dann schneid mal ein anderes Thema an. Jetzt bin ich endlich durch, jetzt will ich jetzt auskosten. Naja, aber du musst doch vorgeben. Es geht doch um Auskennereien. Den gebe ich vor. Also. Also das hat mich ja heute überhaupt gar nicht, vielleicht weil ich zu viel geredet habe, aber insgesamt hat mich das überhaupt nicht befriedigt, die heutige Sendung. Der hat mich nicht befriedigt. Und wen? Es war nur Quassel so neben am Thema vorbei, so Katzenklo und so ein Blödsinn. War aber voll am Thema vorbei. Die Sendung muss nächste Mal wiederholt werden. Die war von den Beiträgen der Anrufer besser. Ja, möchte ich sagen. Ja? Ich will mal hier auch, ich muss mal das Mikrofon ein bisschen runter machen, wenn ich mit dem Finger auf den Tisch schlage, dass man das hört. Weil das soll so fordernd und mahnend sein. Ja, Mahnung ist ein so gutes Wort. Kam jetzt voll mahnend rüber, oder? Ja. Ach, ich hatte mal eine Russischlehrerin, die hat immer mit einem Lineal auf den Tisch geklopft, um Ruhe zu erbitten. Ja, und das Schlimme war aber, die hatte keinen eigenen Lineal, sondern die hat sich immer bei Schülern geborgt. Und da waren dann die Kanten immer voll zackig. Hat sie auch mit meinem Lineal gemacht. Tja. Unser Lehrer hat manchmal mit dem Schlüssel oder mit der Kreide geworfen. Das war nicht so lustig. Na, das geht, wenn er einen eigenen Schlüssel nimmt. Aber stell mal vor, der geht nur zu dir. Kann ich mal bitte ihren Schlüssel haben, um dir das dann nach dir zu werfen? Nee, ist doch gemein. Nee, das Problem war seine Trefferquote. Die war hundertprozentig. Ach so. Na, das ist doch wieder gut. Naja, weil er wusste, der Schlüssel muss weich aufkommen, sonst gehen die nachher kaputt und er kommt nicht mehr nach Hause. Naja, nur. Ja? Die Schäden waren mir auf der anderen Seite. Eben nicht auf Schlüsselseite, oder? Hm. Naja, das war ja wahrscheinlich auch nicht beabsichtigt. Der wird ja nicht mit dem Schlüssel werfen, um den kaputt zu machen. Nee. Nee, siehst du mal, Lehrer sind ja nicht so doof, ja, trotzdem so oft ja nicht so einen guten Ruf haben. Danke dir erstmal für deinen Anruf. Tschüss. Hallo. Hallo. Na dann nicht. Tag, hallo. Hallo? Ja? Also hier ist Katrin. Ich wollte jetzt nur mal zu deiner Bemerkung von vorhin was sagen. Zu welcher Bemerkung denn? Über die Sachsen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich mich mit jeder Bemerkung über 3 Stunden rette, sondern da fallen ja hin und wieder, also mindestens in der Sendung waren ja mindestens 3 oder 4 Bemerkungen von mir. Die vorletzte über die Dresdner. Über die Dresdner. Au, au, au. Und ich fand das echt scheiße, was du da gesagt hast. Ja, weil ich jetzt auch so landsmannschaftlichen Hass aufstachele? Wie bitte? Warum? Weil das ein bisschen abfällig klang? Oder war das eher also derart präzise beschrieben, dass man, sagen wir mal, diese Präzision der Beschreibung nicht aushalten kann? Ich kann es nicht näher präzisieren, weil ich einfach so nebenbei nur gehört habe und plötzlich ging es wieder. Ah, das ist natürlich aber dann auch schwierig, wenn man sich jetzt kritisch zu einer Sache verhalten soll, die man nur nebenbei gehört hat, oder? Oder denkst du, wenn man sowas hat, hört, muss man sofort immer grundsätzlich kritisch sein, egal ob man es genau gehört hat oder nicht? Ich habe die Bemerkung über die Dresdner gehört und das war im Prinzip schon wieder ausreichend. Weil überall, wo man hier in Berlin hinschaut und hinhört, es wird nur rumgehackt auf uns. Und ich finde das echt... Auf den Dresdnern, das stimmt nicht. Das war, ich sag mal, ich mache seit vier Jahren Sendung und bin ein großer Sachsenliebhaber. Insbesondere... Das Gefühl habe ich echt nicht. Ja, weil du nicht genau hinhörst, weil du immer nur so nebenbei hörst. Und das war jetzt die erste, sagen wir mal, Dresden-kritische Bemerkung. Und nicht mal jetzt Sachsen insgesamt, sondern nur Dresden, nur auf den Ballungsraum Dresden bezogen, eine kritische Bemerkung. Die muss doch aber gestattet sein. Oder möchtest du immer ewig nur Verlogenheit im Radio haben? Dass man immer sagt, Kinder, ihr seid so toll, egal woher ihr kommt und wer ihr seid? Wäre dir das lieber? Dass sie dich jetzt aber vollschleimen, würde dir das besser gefallen? Oder jemand, der ehrlich ist im Radio und sagt, ach, der Dresdner, und das dann aber auch begründen kann? Der Dresdner ist ein kleiner, duckmäßiger Typ, der absolut zu allen nur rumjammert und eigentlich nicht so sagt. So kam es rüber. Aber du hast doch den Dresdner Anrufer gehört, oder? Ja. Wie kam der rüber? Er kam nicht so rüber, wie du ihn beschrieben hast. Nee, wie kam der rüber? Im Mittelding. Wollen wir einen Kompromiss machen? Der Dresdner ist ein Mittelding? Ein Mittelding, ja. Okay, der Dresdner ist ein Mittelding. Ja, mit dieser optimistischen Bemerkung, da sind wir uns doch einig, oder? Hm? Ja? Das kann man jetzt nicht als auf den Dresdner, ewig auf den Dresdner und Rumhackerei interpretieren, oder? Das ist ein Satz, den du unterschreiben würdest. Der Dresdner ist ein Mittelding. Ei, du, ich wünsch dir, aber ich drück dir mal die Daumen, dass du jetzt kein Dresdner hört. Ja, also ich möchte ja nicht als Mittelding bezeichnet werden. Aber gut, Katrin, das ist deine Meinung. Ich finde, hier kann jeder seine Meinung sagen, auch wenn die ein bisschen mal gegen Dresden gerichtet ist. Ich kann den Leuten jetzt nicht vorschrauben, was sie sagen sollen. Und ich fand es bloß ziemlich unfair mal wieder, weil ich das hier in Berlin an jeder Ecke höre, dass hier runtergeputzt werden. Katrin, wie könnte man jetzt aber, sagen wir mal, Dresden kritisch, aber trotzdem fair? Geht das? Okay. Ja, das ist eine Antwort. Danke, Katrin. Tschüss. Ha. Mann, wieder eine komplizierte Situation. Hin und her gerissen zwischen den verschiedenen Moralen, zwischen Ehrlichkeit und aber zwischen Freundlichkeit, habe ich mich für Ehrlichkeit entschieden. Ist nicht immer die gute Wahl, die ich treffe. Tag, wer bist denn du? Das war aber eine Freude. Das waren gewissermaßen Blumen im Radio. Vielen Dank. Hallo. Hallo, Sir Henry ist hier. Grüß dich, Kurtner. Oh, Sir Henry. Ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Die Babes aus Berlin, die erreiche ich telefonisch nicht, weil ich denen ihre Telefonnummer irgendwie nicht habe. Ja. Und da bitte ich mal drum, dass sie bei mir mal morgen anrufen, wenn es geht. Gut. Danke dir, Sir Henry. Eine schöne Nacht noch. Ja. Eine gute Heimfahrt. Vielen Dank. Tschüss. Hier ist denn noch ein Auskenner? Nee, oder? Jo, ist da. Ja, schnell, wo kennst du dich aus? Jetzt wird schneller, ich muss noch einen ordentlichen Auskenner finden. Wo Hallo, kennst über Ratten? Nee, Ratten interessiert mich nicht. Hallo, bist du ein Auskenner? Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Deine beknackte Sendung wollte ich nur mal sagen, darf ich mal niemanden grüßen? Nee, hallo? Ja, hi. Ja, worin kennst du dich aus? Im Survival kenne ich mich gut aus. Was ist ein Survival? Das ist Überleben. Ah, hallo, kennst du dich irgendwo aus, wo es interessant ist? Ja, beim Theaterspielen. Nee, ach, das ist nicht interessant. Hallo? Ja? Ja, kennst du dich irgendwo aus? Ja, mit Computern. Hallo, kennst du dich irgendwie aus? Ja, mit Vororten von Münster. Das sieht aus folgendermaßen. War auf einer Fete und da habe ich, kannte ich eigentlich niemanden, unterhielten sich Leute über Hochzeiten, wie die da gefeiert werden. Und meinte jemand, ja, wären vor Ort von Münster. Und fragte ich, wo genau. Und da sagte sie, ja, wirst du eh nicht kennen, das ist ein kleines Kaff. Und dann meinte ich so, weil ich die Gegend zufällig kenne, der Echte. Und zack, Volltreffer. Ach. Und fand sie total klasse. Finde ich aber auch klasse. Und, also, und dann wollte sie dich auch heiraten. Dass ich getroffen hatte, ne, war so ein Schuss ins Schwarze. Ja. Und sofort kannte ich ein paar Leute, ne. Ah, toll. Kannst du vielleicht nochmal 6 Vororte von Münster aufzählen? Ach, 6? Ne? Ja. Okay. Also Warndorf, Techte kenne ich, Beckum. Oh, da wird schon eng. Ei, so ein richtiger Auskenner bist du. Viere. Na gut, lass es sein, du bist vielleicht kein Vororte von Münster Auskenner, aber auf jeden Fall ein großer Vororte von Münster Blöffer. Ja? Immerhin, ne? Und das ist ja auch was. Danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, tschüss. Hallo, hier Jan Schneller, ein Auskenner. Hallo? Ja? Ja, ich Carsten hier. Also ich kenne mich mit den Vororten von Münster aus. Na, das ist doch ein Bekenntnis. Hallo? Hallo? Ja, bist du ein Auskenner? Ja, und über Münzen und Währung und so. Ist ja manchmal sehr nützlich, sowas. Im Kongo? Auch. Und wie heißt da die Mark und der Pfennig? Das müsste ich nachgucken. Ach, nachgucken ist nicht auskennen. Hallo? Hallo, bist du ein Auskenner? Jo. Und worin? Mal aus über CB-Funk. Ah, nee, will ich Uni wissen. Hallo. Mann, ach, ich bin heute aber auch blasiert. Hallo? Ja, Jürgen, ich bin's. Ja, Jürgen, ich bin's. Und? Hey, Mensch, Malte. Und zwar habe ich folgendes Problem. Nee, ach, ich will nicht Leuten mit Problemen. Ich habe selber meine Probleme. Müssen wir irgendwie andermal machen, wenn ich weniger Probleme habe, ja? Grüß eine Pute nochmal von mir? Nee. Hallo? Ach, hi, hier ist Martin. Jo, also ich bin Auskenner von wegen Elektronik und so. Nee, ist so ein Oberbegriff. Außerdem ist die Sendung jetzt voll zu Ende. Wir müssen ja Schluss machen. Ja, ist übrigens schon 5:05, wa? Ja, tschüss. Tschüss. Ach, draußen der Kollege MC Lücke sitzt schon da und schreibt eine Beschwerde, die er dann gleich hier ins Fach von Chef legen kann. Ich muss jetzt echt Schluss machen. Das gibt voll Ärger hier. Oh. Hab dann aber mal viel Spaß hier mit dem Nightflight, ja, mit dem mies gelaunten MC Lücke. Oh. Ich mach einfach Schluss jetzt. Tschüss. Nächste Woche ist wieder Sprechfunk. Zum selben Thema, weil das war heute keine zufriedenstellende Sendung. Ihr könnt euch echt alle, sagen wir, eine 4 eintragen. Echt. Das ist total peinlich, was denn hier oft von Hörern und Anrufern geboten wird. Ich schäme mich, wirklich. Ich schäme mich für euch. Tschüss. Gebt euch mal Mühe. Nächste Woche ist immer noch Auskennereien-Thema. Oh, jetzt setzt Schläger. Ihr müsst ja heute aber ordentlich zuhören. Der Kollege MC Lücke hat Geburtstag. Und der hat Glück im Gesicht. Der hat ja nicht keine Beschwerde geschrieben, sondern der freut sich einfach.